Hallo und herzlich willkommen zum Connencast News Podcast Nummer 10 2021, in dem wir die News der vergangenen Wochen besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend oder Morgen oder Mittag oder Mitternacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Wiebke. Hallo Wiebke. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr könnt euch in einer Decke kuscheln, denn es ist ja doch ein wenig kälter geworden. Und wenn ihr euch in die Decke kuschelt, in den vergangenen Tagen habt ihr vielleicht schon den Podcast gehört, der seit dem letzten News-Podcast veröffentlicht wurde. Wir haben nämlich einen neuen Themen-Podcast rausgehauen zu Detektiv Conan Band 99. Wenn ihr da noch keine Kaufentscheidung getroffen habt oder euch allgemein interessiert, wie wir den Band fanden, dann könnt ihr es da gerne nachhören. Kommen wir zum ersten Segment, dem Anime in Deutschland. Da haben wir erstmal eine ziemlich große News auf dem Tisch, nämlich die Einstellung von Anime On Demand, die Original Kaze Streaming Plattform, die seit Jahren aktiv ist im deutschen Markt und auch in vielen Stellen Vorreiter war, wenn ich mich recht entsinne, für Deutschland, wird jetzt tatsächlich eingestellt und vollständig in Crunchyroll integriert. Es ist ja so, dass Viz Media Europe, wo ja auch Kaze dazugehört, schon vor längerer Zeit von Crunchyroll gekauft wurde. Wenn euch vielleicht mal an den Con-Release so aufgefallen ist, an den neueren von den DVDs, dass da auch in den Copyrights unten Crunchyroll inzwischen mit drin steht. Crunchyroll SA, das ist das hier für Europa. Das war schon länger in einem Firmengebilde drin und in den letzten Monaten gab es auch schon so Situationen, dass die Kataloge von Crunchyroll und Anime On Demand immer identischer wurden. Es gab die gleichen Simulcasts, zum Beispiel One Piece lief auf Crunchyroll und auf Anime On Demand. Das lief jetzt alles so ein bisschen parallel in den letzten Monaten. Und wie wir ja hier auch im Podcast schon öfter spekuliert haben, jetzt ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr parallel weiterlaufen wird, sondern dass ab Dezember die Tore von Anime On Demand zugehen werden. Und es wird alles vollständig in Crunchyroll übergehen. Das heißt, für Leute, die jetzt ein Abo bei Anime On Demand haben, das kann man jetzt nicht mehr langfristig verlängern, sondern nur noch kurzzeitig, eben wegen dem Dezember. Neue Kauflizenzen, man kann Episoden nicht mehr kaufen. Es gab ja Kauflizenzen. Das geht jetzt nicht mehr. Man kann noch leihen einzelne Titel, weil man kein Abo abgeschlossen hat. Das Schicksal der Kauflizenzen ist, ja, gibt es bei Crunchyroll nicht. Das heißt, wenn man Kauflizenzen hatte, schaut man ziemlich in die Röhre und kriegt als Wiedergutmachung Crunchyroll Abo-Gutscheine geschenkt für ihre Mega-Fan-Tarif und so weiter. Wie genau das geregelt wird, wird sich erst zeigen nach dem Schluss von Anime On Demand. Anders, dann gibt es auch noch Sachen, wie es mit den Bonuspunkten zu regeln ist. Crunchyroll und Anime On Demand haben dazu ein umfangendes Q&A auch veröffentlicht. Das gehen wir jetzt, glaube ich, fassen wir jetzt an der Stelle nicht komplett zusammen. Aber jedenfalls lässt sich schon sagen, diejenigen, die bisher bei Anime On Demand mit Kauflizenzen drin waren, schauen ziemlich in die Röhre. Wer jetzt vielleicht nur auf Abo gemacht hat bei Anime On Demand, vielleicht für den ändert sich vielleicht nicht so viel, außer dass nicht alle Titel von Anime On Demand rübergenommen werden zu Crunchyroll. Ein Großteil, und ein Großteil ist ja auch schon übernommen. Wir haben das hier mit Con als Paradebeispiel gesehen, wie Katalog von Anime On Demand zu Crunchyroll rübergeschafft wurde. Für diejenigen aber mit Kauflizenzen ist es jetzt halt wirklich eine sehr blöde Situation. Ja, Conan ist ja seit kurzem auch mit allen 433 Folgen bei Crunchyroll auch vertreten. Seit Februar diesen Jahres, also noch gar nicht so lang, da kamen ja die ersten Folgen, Filme und Sonstiges zu Crunchyroll. Und inzwischen ist man sehr stark auf dem aktuellen Stand, was auch alles bei Anime On Demand ist. Also bei Anime On Demand ist ja bis heute alles da, was wir in Deutschland von Detective Conan gesehen haben auf bei Kaze quasi, das von M4E und sowas aus Frühzeiten ist da nicht enthalten. Da waren ja auch noch die ersten 39 Folgen mit OMU enthalten. Das haben wir nicht bei Anime On Demand, aber bis auf Film 23, Lupin der Dritte versus Detective Conan The Movie ist nicht bei Crunchyroll und auch Episode 1 ist nicht bei Crunchyroll. Also das ist momentan noch Anime On Demand exklusiv. Also wenn ihr noch die Gelegenheit habt und ein Anime-on-Demand-Abo habt, dann schaut euch bis zum 8. Dezember noch diese drei genannten Filme, TV-Specials an, denn die gibt es bisher zumindest nicht bei Crunchyroll. Aber ich bin tatsächlich sehr optimistisch, dass diese drei Titel auch noch zu Crunchyroll finden werden, früher oder später. Vielleicht wird es dem ein oder anderen Mitarbeiter bei Crunchyroll auffallen, dass diese drei Titel noch nicht da sind und dann wird er sie mal in einer Nacht- und Nebel-Aktion nachschieben. Ich bin sehr froh, dass wir inzwischen fast alles, was Conan betrifft oder was bei Anime On Demand ist, auch bei Crunchyroll haben und die Einstellung demnach, ja, ich würde mal sagen, ein verkraftbarer Akt ist. Wenn wir jetzt gar nichts da gehabt hätten, dann wäre das schon ein ordentlicher Schlag ins Gesicht, muss ich sagen, weil es auch wirklich Jahre gedauert hat, bis wir wirklich allen Content bei Anime On Demand hatten. Die Filme kamen ja immer kleckerweise nach und nach bei Anime On Demand. Jetzt inzwischen ist alles da und dann wird's eingestellt. Das ist dann so, ja, und wenn man sich die Sachen für 7,99 gekauft hat, ich glaube, man konnte sich sogar die Serie kaufen für, wie teuer war das, 1,99 pro Folge? Also schon ordentlich auch Geld da reinstecken konnte bei 433 Folgen. Das ist halt alles futsch und wird halt in ein Abo übertragen. Vielleicht bestärkt das auch nochmal diejenigen, die halt sagen, ja, Streaming, schön und gut, aber früher oder später wird's eingestellt, also kaufe ich mir die Serie auf DVD und Conan gibt's ja auch auf DVD, alle 433 deutschen Folgen und die Filme und die TV-Specials, wie gesagt. Ja, also klar, die eine Kauflizenz haben, die sind jetzt ordentlich dran, aber ich weiß auch, dass bei Wakanim, die wurden, glaube ich, kürzlich mal gefragt, oder da ging es auch darum, dass die immer weniger Kauflizenzen anbieten oder ich glaube jetzt auch gar keine Kauflizenzen mehr anbieten bei Wakanim, also eine andere Streaming-Plattform. Und ich meine, dass es dort auch hieß von Seiten Wakanim, dass das Angebot so gering genutzt wird, dass es sich halt einfach nicht mehr lohnt, Kauflizenzen separat anzubieten. Und deswegen bieten sie nur Streaming an, was ja auch, zum Beispiel Netflix macht ja auch nur Streaming, da kannst du ja auch nichts kaufen separat. Vielleicht ist es halt der Weg der Zukunft, sowas nicht anzubieten, auch wenn das natürlich gerade für Conan-Fans schon schade ist, ne, muss man sagen. Ja, es wirkt halt wie so ein Switch, ne, also von den Systemen, dass sich diese Abo-Systeme zumindest für solche Plattformen eher lohnen. Ich glaube, die einzige Ausnahme an der Stelle ist ja fast schon Amazon Prime, wo ja dann aber auch immer diese Kopplung eh an Amazon als Kaufmöglichkeit, also als Kaufplattform besteht und ich da das dann, glaube ich, vielleicht noch rechnet. Aber bei den anderen Plattformen, die hauptsächlich über diese Abo-Funktion laufen, da scheint es so zu sein, dass es so einen Systemwechsel gibt, dass diese Sachen dann immer weniger werden. Zumindest kommt es mir so vor. Ich finde es tatsächlich, also ich glaube, ich würde mich ziemlich ärgern, wenn ich die Sachen da gekauft hätte. Also das ist ja, im Zweifel musst du dir das dann, wenn du es wirklich haben möchtest, alles noch einmal anschaffen. Und ich glaube, das tut schon ganz schön weh. Ich selber habe die Sachen tatsächlich alle hier stehen bei mir. Also ich habe das alles gekauft, aber halt in DVD-Form. Und da bin ich jetzt gerade dann an der Stelle sehr dankbar drum. Weil wenn man das jetzt an der Stelle da rein investiert hätte, dass man das nur digital hat, also das tut schon ganz schön dolle weh. Das finde ich auch, das ist so, das ist einfach, ja, eigentlich schon sehr ungerecht den Leuten gegenüber, die da viel investiert haben. Natürlich kommen auch wieder die Leute um die Ecke, die jetzt sagen, das war doch schon sowieso klar. Wenn das irgendwann ist, dann schaut ihr in die Röhre, das war doch so klar. Ja, mag sein, aber trotzdem ist es ja blöd. Vielleicht war es natürlich in einer gewissen Weise absehbar und in einer gewissen Weise muss man sich immer bewusst sein, dass diese ganzen digitalen Lizenzen, dass man da komplett der Gnade der Plattform ausgeliefert ist. Man hat da als Konsument im Prinzip gar keine Rechte mehr. Und Amazon setzt hier noch dafür ein, dass Leute noch weniger Rechte haben in dem, was sie besitzen, in Anführungszeichen. Weil eigentlich besitzt man ja nichts mehr da wirklich, was man online irgendwie streamt oder selbst als Kauflizenz hat. Deswegen auch an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Lektion für diejenigen, die das jetzt irgendwie im Streaming-Zeitalter so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Am Ende ist halt nur physisches Wahres. Also die DVDs oder für die Filme auch die Blu-Rays. Ich kann es allerdings verstehen, dass diese Kaufoption gerade bei Serien nicht genutzt wird, weil wenn man sich Serien als Kauflizenz holt, die einzelnen Folgen, dann, also, das kostet so viel Geld, das ist einfach nicht praktikabel. Das kann man machen, ich habe das auch gemacht, bei den Filmen, gerade bei den Conan-Filmen, da ist das einigermaßen praktikabel. Aber sich alle 433 Folgen jetzt zum Beispiel von Conan einzeln zu kaufen, also man kann sich ja nicht eine Staffel, so wie eine DVD-Box oder so, als Paket, als Kauflizenz kaufen, sondern es ist pro Folge. Oder ich habe mal überlegt, so, weil ich das mit anderen Leuten zusammenschauen wollte, ob ich mir vielleicht auf Anime und jemand Death Note alle 35 Folgen irgendwie da hole, also kaufe, anstatt ein Abo zu machen. Aber das ist einfach, es rechnet sich halt überhaupt nicht. Und dass dann die Kaufoption für so einzelne Folgen, dass das wegfällt, das kann ich bei den großen Streaming-Plattformen auch verstehen. Ja. Nur es ist dann halt blöd für diejenigen, die schon bereits darin Geld investiert haben. Ich zum Beispiel auch, habe ich ja gerade gesagt, ich hatte einige Kauflizenzen bei Anime On Demand. Ist jetzt weg, nun gut. Ist halt physisch das Backup da. Aber, und dass das jetzt die Lösung ist, mit so Crunchyroll-Gutscheinen, Bin Abo woraus. wohlgemerkt, ne? Also, Ja. ja. Ja, das finde ich gar nicht richtig, um ehrlich zu sein. Die meisten Leute haben ja dann vielleicht sogar selber schon eh schon ein Crunchyroll-Abo gehabt. Und die sitzen ja dann da und haben dann gar nichts, so gefühlt. Das wird dann ja verlängert, Das wird dann draufgerechnet, wenn man verlängert, schon. okay, immerhin Genau. etwas, aber trotzdem, es ist halt kein Vergleich. Ist das schon. Ist das so bekannt inzwischen? Weil ich hatte noch gelesen, dass diese Gutscheine, die sie immer rausgeben, eigentlich Neukundengutscheine sind und nicht für Ah, bestehende okay. Kunden. Ich weiß zumindest, dass wenn du noch kein Crunchyroll-Abo hast und dann wird dir der Umstieg erleichtert, indem du ein 30-Tage-Mega-Fan-Abo bekommst. Aber ich meine auch, dass es draufgerechnet wird. Alles andere wäre ja wirklich kompletter Quatsch. Aber ja, ich meine auch, wenn man so eine Plattform, die bestehend ist, und ich meine, vor 2 bis 3 Jahren war Anime On Demand ja noch, also wirklich der große Streaming-Player, was Anime betrifft. Da war ja Crunchyroll noch gar nicht so wirklich. Da, also war schon existent, aber Anime On Demand war ja wirklich noch groß und das neue Design hatten sie auch angekündigt und alles und hast du nicht gesehen, als Kase eben noch nicht zu Crunchyroll gehörte. Und jetzt inzwischen hat sich das Blatt ja so ein bisschen gewendet. Crunchyroll hat ja Kase geschluckt, kann man ja quasi so sagen. Ja, und damit auch Anime On Demand zur Einstellung gezwungen, in die Knie gezwungen. Ja, man sieht auch manchmal, wie schnell das dann so gehen kann im Streaming-Markt. Also von heute auf morgen. Zack. Crunchyroll ist eben der große internationale Player und da kann dann das lokale Anime On Demand auch nicht lange mithalten. Und wie das jetzt ist mit Wakanim, was ja auch vorher angesprochen wurde, die ja auch so ein bisschen in derselben Firmengruppe mit drin hängen, ist auch die Frage, vielleicht gibt es bald nur noch Crunchyroll. Gut, dann hätte man zumindest, ist das ja ein bisschen gut, dass man nur eine Plattform hat. Das heißt, man braucht nicht die ganzen vielen Abos. Gleichzeitig ist das ja auch schon ein bisschen Monopolstellung. Weil, also wenn jetzt auch noch Wakanim irgendwann geschlossen wird, dann haben wir im deutschen Markt neben Crunchyroll eigentlich nur noch Netflix. Die Und ja nicht. Amazon teils, ja, aber. Ja, stimmt. Aber die halt als allgemeine Streaming-Dienste, die nicht auf Anime spezialisiert sind. Und dann den Anime-Only-Markt, also diesen nischigen Markt, den hat Crunchyroll dann ja komplett alleine besetzt, wenn man. Funimation und sowas, das gibt es ja alles in Deutschland nicht, das kann man da nicht machen. Und die gehören ja auch zur selben Firma wie Crunchyroll. Ist Wahnsinn, ja. Ja, das heißt, das fällt da gerade alles in sich zusammen. Ich ganz persönlich werde Anime On Demand auf jeden Fall hinterher trauern. Für mich, auch wenn alle immer gesagt haben, oh, Crunchyroll ist viel besser. Ich hatte insgesamt als User mit dem Player und mit allem drum und dran, wie die Plattform funktioniert hat, bisher deutlich bessere Erfahrungen mit Anime On Demand als mit Crunchyroll. Aber ich kann es mir jetzt nicht mehr aussuchen. Also von daher werde ich wohl mit Crunchyroll leben müssen. Es fehlt halt tatsächlich, was häufig bemängelt wird, seit Jahren eine App oder zumindest ein mobiles Design, das man auf dem mobilen Browser gut nutzen kann, weil Anime On Demand mobil zu schauen ist eigentlich ja kaum, also ist möglich, aber es ist halt wirklich nicht nutzerfreundlich und das ist halt so das, was Anime On Demand ja vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, will ich gar nicht sagen, aber was immer auch bei den Nutzerzahlen wahrscheinlich sehr geschadet hat, wenn man da rechtzeitig ein mobiles Design an den Start gebracht hätte. Ja, ist jetzt nicht passiert. Crunchyroll hat ja gute Apps und ist auf allen Smart TVs vertreten, Spielekonsolen und, also nicht auf allen, aber auf den meisten, auf den gängigen. Und das ist halt schon so ein gutes Angebot. Und wenn das halt zusammengehört, dann ist es ja der logische Schritt, dass man jetzt den einen ja, Streamingdienst schließt und alles in den anderen überführt. Und natürlich, wenn man Crunchyroll ist, als Firma jetzt und die von Anime On Demand die ganzen User rüberholen möchte, dann sollte man sie natürlich auch im besten Bilde zeigen, sehr kulant zeigen, Abo-Laufzeiten anrechnen, Streaming, Kauflizenzen anrechnen, alles, damit die User rüberkommen und bei Crunchyroll auch am Ball bleiben, weil, Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Anime On Demand geschlossen wird und das heißt, ja, ihr habt noch ein bestehendes Abo bis 2025. Ist uns ja egal, wir rechnen nichts an. Das wäre wirklich, ich sag mal, ein Schlag ins Gesicht. Und ja, so ist es, glaube ich, der ja, bestmögliche Weg in einer ungünstigen Situation. Ja, ich meine, man kann sich die Filme, die Conan-Filme ja beispielsweise auch bei Amazon kaufen, sind ja nicht in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Dort gibt es ja auch alle ja, 23 Filme. Lass mich nicht lügen. Und die kann man sich, glaube ich, für 17,99 oder so kaufen. Also wirklich sehr, sehr teuer im Vergleich zur DVD, die ja gar nicht mal so viel, oder Blu-ray, die ja gar nicht so viel mehr kostet. Ja, ist dann halt die Frage, ob man sich den Film da dann wirklich kauft, obwohl Amazon wird wahrscheinlich nicht so schnell geschlossen. Ja, dann doch Aber lieber zur DVD greifen, würde ich sagen, ja. Amazon hat halt immer noch kein Original mit Untertiteln. Ne? Ich hatte das Ja, ja auch tatsächlich nicht. mal überlegt. Nee, meines Erachtens noch nicht. Und nur SD-Qualität, also das ist noch der. Nee, Nee, nee, es SD gibt. und HD, du kannst unterschiedlich Ach. kaufen. Ja, für die neueren Filme, wo es schon 16 zu 9 ist, gibt es auch eine HD-Version. Die kostet 19,99 und Ja. 16,99 dann für die SD-Version. Ja. Was halt, also dann, das ist dann auch so. Das Äquivalent zu, ich kaufe mir bei Anime On Demand einzelne Folgen von der Serie, Aber ohne ist dieser Witz, ich habe Kaufmann-Zone. bei Instagram habe ich tatsächlich von einigen gelesen, die sich die Filme bei Amazon kaufen und die dann halt fragen, wenn ein neuer Film rauskommt, wann der denn auch bei Amazon Prime kommt oder Amazon Video oder wie es hieß, Amazon Prime Video, glaube ich, hieß es mal. Ja, komischer Name. Wo ich mir denke, so, ja, warum kauft ihr euch den da und nicht auf Blu-ray? Klar, wenn man sowieso eine große Amazon-Bibliothek hat an allen möglichen Filmen, dann kann man sich den ja kaufen, aber es lohnt sich halt nicht wirklich. Also ich Muss ich finde halt so sagen, also. ja, also ich finde halt leider im digitalen Raum sieht man so eine Entwicklung. Ich ja, bemerke das ja bei mir selber. Ich will nicht 50.000 verschiedene Plattformen haben, will nicht 50.000 verschiedene Accounts irgendwo haben und Konten. Und genau das führt dann halt im Endeffekt dazu, dass die Leute sich eigentlich wünschen, dass eigentlich, ich glaube, wenn Amazon alles anbieten würde auf der Plattform, dann würden die Leute das auch nehmen, dankbar, weil halt alles auf einer Plattform ist. Und genau so läuft das Ja. wahrscheinlich. Ich hatte, ganz ehrlich, ich habe das zu Beginn auch überlegt und dann habe ich gesehen, dass ich kein Original mit Untertiteln habe und dann war das für mich raus, diese Option, die Filme bei Amazon zu kaufen. Und im Nachhinein bin ich da auch noch dreifach dankbar, eben weil man an diesem Beispiel mit Crunchyroll und Anime On Demand einfach sieht, dass man kein Anrecht auf das hat, was man eigentlich gekauft hat. Ganz böse gesprochen. Und das ist halt, also finde ich persönlich in der heutigen Zeit nicht unterstützenswert auf eine gewisse Art und Weise, weil man viel von seinen Rechten einbüßt. Und ja, wie gesagt, das ist halt im digitalen Raum einfach eine Bewegung, die ich irgendwie verstehen kann und irgendwie auch schade ist. Ja, deswegen ist ja auch, du hast ja gerade den richtigen Punkt angesprochen, deswegen ist ja auch dieses Netflix-Thema immer noch so groß. Ich meine, Detective Conan gibt es nicht bei Netflix. Bei Netflix gibt es, glaube ich, Magic Kaito 1412, Das ist aber richtig, ja. mehr dann auch nicht von Detective Conan. Und es wird ja vielfach immer gewünscht, dass Conan oder zumindest ein Teil davon zu Netflix kommt. In Frankreich haben wir jetzt gesehen, da kamen ja die ersten, ich glaube, 40 Folgen zu Netflix und das ging ja auch durch die Decke. Das war ja sehr weit oben in der Liste der geschauten Serien in Frankreich. Hierzulande gibt es Conan dort bisher nicht. Es wird aber vielfach gewünscht, aber dann sagen die Kritiker oder andere Fans sagen dann: Hä, warum wollt ihr Conan bei Netflix haben? Es gibt doch Conan bei Crunchyroll. Wo ich mir dann denke: Ja, es gibt Conan bei Crunchyroll, es gibt auch Conan bei Anime On Demand, aber und bei Amazon gibt es auch einige Folgen. Aber wenn es Conan bei Netflix gibt, stoßen vielleicht noch andere Leute auf diese Serie, die sie halt vorher nicht kannten und werden dann so darüber aufmerksam. Also auf, ja. Wenn Conan auf mehr Plattformen verfügbar ist, erhöht sie natürlich auch die Breite der Fanbase, sage ich mal. Klar, ich meine, es wäre auch am besten, wenn Detective Conan bei ARD und ZDF und ProSieben laufen würde, aber ich meine, ProSieben Max ist auch gut und es würde sogar helfen, wenn Detective Conan im Fernsehen auf einem nischigen Nischensender laufen würde, weil selbst dann würden noch Leute da auf die Serie aufmerksam werden und in das Fanbusiness einsteigen und das wird ja allgemein diese. Versteht ihr, was ich meine? Die Fanbase wird ja größer und dann kommt ja umso mehr wieder nach und dann sieht man, dass eine Nachfrage da ist. Also, Aber ja. weißt du, was dann trotzdem passieren würde? Sagen wir mal, dieser Riesenfall tritt ein und Amazon Prime oder Netflix zeigen Detektiv Conan. Dann würden, und das ist ja nicht nur für Detektiv Conan wahr, das ist ja für alle größeren Anime-Serien, wenn die Na auf diese klar. Plattform kommen, wahr. Das heißt aber auch, dass diese kleinen Nischen Also diese kleinen Nischenplattformen würden komplett aussterben, weil die Leute würden alle nur noch Netflix haben, weil da habe ich ja alles. Und dann fällt irgendwann Vielfalt weg, weil wenn dann nur noch ein paar Anbieter da sind, dann können die ja gucken, was wirklich vielleicht durch die Decke geht oder was auch nicht. Und andere Angebote werden halt einfach, wird es dann vielleicht gar nicht mehr geben. Durch Crunchyroll oder durch kleinere Plattformen hat man halt auch die Möglichkeit, dass neuere oder weniger häufiger gezeigte also Teile der Anime-Welt dann doch noch gezeigt werden. Es ist halt immer so ein Für und Wider und das ist unglaublich schwierig, da irgendwie, finde ich, also aus meiner Meinung nach, ist es unglaublich schwierig, da irgendwie so ein Urteil drüber zu fällen, weil klar, ich möchte, dass die Community größer wird. Andererseits möchte ich aber auch, dass das Angebot in anderen Bereichen gleich bleibt. Ich möchte nicht nur ein Monopol haben, ich möchte auswählen können, damit ich selber nicht als Nutzer auf nur eine Plattform angewiesen bin. Das ist so schwierig. Ja, genau. Von Monopol hin zu, ne, mehr Vielfalt und Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist halt irgendwie ein schmaler Grat, muss man echt sagen, ja. Man kann es niemandem komplett recht machen. Die eine Seite, die sagt dann, ja, ich will aber nur eine Plattform haben, einmal zahlen und möchte alle Anime haben und am besten auch noch den ganzen Netflix-Backlog. Und die andere Seite sagt dann, nee, wir brauchen, jede Plattform braucht ihre individuellen Titel, damit Vielfalt geschaffen wird, wie du auch gerade sagtest. Ja, ich glaube, der Mittelweg ist gut. Und ich bin auch tatsächlich, wie Lasse sagte, mit Crunchyroll, Wakanim, dass da eventuell ein einheitliches Angebot geschaffen wird, tatsächlich sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Also wenn wir einen einzigen Anime-Streaming-Dienst haben, der wirklich komplett auf Anime fokussiert ist, dann kann es sein, wird ja wahrscheinlich so kommen, dass die Preise angezogen werden, weil niemand kann etwas tun von der Fanbase. Du kannst ja dann nicht sagen, nö, Crunchyroll zieht die Preise an, ich gehe halt zu, ja, wohin eigentlich? Dann ist halt Ebbe. Das Genau. macht es dann halt so schwierig, wenn man dann zwei, drei Konkurrenten hat auf dem Markt, die sich so das Angebot aufteilen, dann muss man halt im Zweifel in den sauren Apfel beißen und mehrere Streaming-Abos abschließen, aber dadurch bleiben die Preise natürlich auch noch human, ohne jetzt Crunchyroll unterstellen zu wollen, dass sie die Preise in naher Zukunft anheben. Sie haben sie ja gerade erst angezogen, wobei das auch schon ein bisschen her ist. Ja, also, ja, könnte man sich, glaube ich, ewig drüber unterhalten und das ist ein sehr, sehr breites Anime-Feld. Ah, Ich bin ja. einfach gespannt, wie es weitergeht, weil das ist ja das Ding. Wir sind ja jetzt nicht am Ende Oh von ja. dieser Entwicklung angekommen. Ich bin gespannt, was als nächstes dann kommt, was wir jetzt ja noch nicht wissen können. Wir werden berichten. Es kommt mir noch gar nicht so lange vor, da saßen Philipp, du und ich, wir saßen in dem Anime On Demand Redesign Panel auf der Animagic 2018, müsste es damals schon gewesen sein, weil da lief Attack on Titan Staffel 3, also das war ja August 2018. Und da haben sie dieses Beta Redesign, woran sie arbeiten mit ihrem kleinen Team, haben sie da vorgestellt gehabt. Und im Prinzip das, was wir damals gesehen haben, dieses Design, das war ja im Prinzip schon relativ fertig. Also sie haben das da demonstriert in so einem Beta-Modus und das sah ja alles ziemlich funktionabel aus, wo man denkt, ja, in einem Monat wird das gelauncht. Aber wie gesagt, August 2018, damit ist nie etwas passiert und das wurde ja auch jetzt auch gesagt, irgendwie das Redesign und so, das kommt jetzt alles nicht mehr. Aber da muss man sich mal vorstellen, also das war damals schon eigentlich fertig und dann kam es halt irgendwie nie. Und das ist halt so dasselbe irgendwie mit App, was auch irgendwann so im Raum stand, ja, irgendwann so. Aber dann kam es halt alles irgendwie nie. Seit Jahren mit Anime on Demand. Und die ganze Sache hat stagniert, außer dass der Katalog halt immer größer wurde. Naja, aber wirklich, August 2018, das ist 3 Jahre her. Tja, und nun kennen wir das Ende der Geschichte. Wir werden das neue Design nie gesehen haben und nie sehen. Wir haben im Bereich Anime in Deutschland noch eine zweite News und das ist leider auch eine eher traurige, sehr traurige News. Denn Hans-Eckard Eckardt, der Synchronschauspieler, Moderator, Regisseur, Radio-DJ, Sprecher, Fernseh- und Bühnenschauspieler, der in Detektiv Conan in Film 18, 20 und 24 Andrew Cammell gesprochen hat, den FBI-Agenten, und in früheren Detektiv Conan noch wirklich in den zweistelligen Folgen in Deutschland Fallcharaktere zweimal gesprochen hat, ist jetzt am 20. September im Alter von 68 Jahren leider gestorben. Nach einer Herzoperation. Und Er hat wirklich in vielen Jahren seiner Karriere mitgemacht. In Detective Conan jetzt vielleicht nicht die größte so Rolle gehabt, wo man jetzt so dachte, ah, das ist so ein ikonischer Detective Conan-Sprecher, aber doch der erste Sprecher, den Campbell als Figur in Deutschland hatte, eben in der Filmserie. Und da kann man nur sagen, Ruhe in Frieden. Also das sind natürlich immer die schwierigsten News, die man so zu übermitteln hat. Gerade nach so einer freudigen News mit Crunchyroll Anime On Demand, dann so ein ja, Tiefschlag hier mit dem Tod eines ja, sehr bekannten und verdienten Synchronsprechers oder Synchronschauspielers, Moderators. Du hast das alles aufgeführt. Ja, kann man auf jeden Fall sagen, danke, dass du bei Detective Conan mit dabei warst, als André Kamel unter anderem, wie gesagt, auch noch in ein paar Folgen. Ja, Fallcharaktere gesprochen und genau, Ruhe in Frieden. Ja, er wäre wahrscheinlich auch die Stimme geworden in der TV-Serie, wenn sie denn weitergegangen wäre und André Kamel dort aufgetaucht wäre. Ja, nun müssen wir schauen. Genau. Ruhe in Frieden von meiner Seite an der Stelle auch. Ich bin dann sehr froh, dass man dann irgendwie die Chance hat, solche Stimmen zu behalten. Das ist ja das Schöne an Sprechern, dass deren Stimme nicht verloren geht und dass man irgendwie immer was von den Leuten hat. Und kann nur dankbar sein, dass diese Leute, die unseren Charakteren, die wir so mögen, ihre Stimme leihen. Ja, der Tod ist ja auch sowas, was gerade die japanische Synchronsprecherbranche bei Detective Conan auch häufiger leider wieder ereilt, weil ja, die Serie wird ja auch nicht jünger und ja, die Synchronsprecher auch nicht und dementsprechend kommen natürlich einige ins fortgeschrittene Alter und ja, da haben wir auch regelmäßig ja zu berichten über die Tode von ja, verdienten Synchronsprechern, die schon seit Beginn Charakteren die Stimme leihen. Ich glaube, James Black war es kürzlich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, Jirokichi ist der zweite Jirokichi. Sprecher, ist schon der zweite Sprecher gestorben. Ja, siehst du mal, das ist Kusei wirklich Tomita. tragisch. Und in Deutschland ist natürlich auch ja, ein ähnlicher Effekt dann leider zu beobachten. Auch mit Thomas Petru hatten wir ja neulich den Synchronsprecher von Yusaku Kodo. Was heißt neulich? Ist auch schon ein wenig her, aber ja, wirklich immer die traurigsten Nachrichten dann, weil man die Stimme natürlich auch gerne behalten hätte und den Menschen natürlich auch gerne ein langes, erfülltes Leben gewünscht hätte. Aber ja. Kommen wir von dieser sehr traurigen News erstmal weiter in den nächsten Bereich, den Manga in Deutschland. Da haben wir jetzt erstmal auch nur eine News zu besprechen, aber dafür einen ziemlichen Hammer, wie ich finde. Als ich die News gelesen habe, als sie rausgekommen ist, da habe ich auch so ein bisschen die Faust in der Luft geballt, die Bäckerfaust quasi. Denn Egmont Manga hat exklusiv über connews.org ankündigen lassen, dass sie das Artbook Gosho Aoyama The Complete Colorworks 1994 bis 2015 in Deutschland veröffentlicht werden. Im August 2022 soll es so sein. Ein Hardcover Artbook, 274 Seiten mit allen Farbillustrationen, die Gosho Aoyama in dieser Zeit gezeichnet hat. Also Kapitelfarbseiten, schon Sunday-Cover-Farbzeichnungen, Kalenderfarbzeichnung, Promo-Farbzeichnung für die Filme und für alles Mögliche und die Cons, die auf den Covern sind, die Schlüssellöcher, die Autorenprofile, wirklich alles, wo Aoyama einen Farbstift angesetzt hat in diesem Zeitraum 1994 bis 2015, ist in diesem Buch enthalten. Es gab mal eine frühere Version 1994 bis 2002, eben für Genau, diesen Zeitraum. das blaue Buch dann. Also dieses, was jetzt kommt, ist das braune Buch, das neue und das alte ist das blaue, falls da jemand so den Unterschied anhand der Farbe ausmachen möchte. Und das ist ein ziemlich großes Buch. Ich habe es auch hier, das japanische Original. Hat ziemlich große Ausmaße. Und das wird Egmont Manga nach Deutschland bringen. Was, also dieses Buch ist erstmal ein super tolles Buch. Und ich finde, das ist ein Riesenschritt, weil Egmont veröffentlicht ja schon wirklich viel. Aber so ein Hardcover, über 200 Seiten Farbartbook, das ist halt schon wirklich was Spezielles, erstmal das rauszubringen. Und natürlich ist es auch ein ziemliches Risiko, weil man beschneidet sich ja die Zielgruppe schon, weil das ist halt wirklich was für Hardcore-Fans von Detective Conan. Das kauft sich nicht einfach so jeder wie so ein 6-Euro-Sonderband. Die Preisfrage ist natürlich auch nochmal was. In Japan kostet es umgerechnet so 30 Euro, wenn man es halt den Yen-Preis umrechnet. Zuletzt in Deutschland habe ich mir zum Beispiel von Kase gekauft, Tokyo Ghoul Re. Da hatten sie ein Farbartbook, was auch so 288 Seiten hatte. Das hat da 40 € gekostet, war aber, glaube ich, auch kein Hardcover. Das heißt, man muss schauen, wie viel Egmont Manga dann am Ende preislich dasteht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so bis zu 50 € gehen könnte. Das wird schon schmerzhaft, aber wie gesagt, Ja. 274 Seiten Artbook, Farbillustration dann auch wirklich groß und fett aufgemacht. Es wird wahrscheinlich teuer werden, aber ich finde trotzdem, das ist ein mega geiler Release und ein riesengroßer Schritt für Egmont Manga in Deutschland für die Detektiv-Con-Veröffentlichung. Absolut. Und ich glaube, auch im Namen von Kevin, der heute leider nicht dabei sein kann hier im Podcast, möchte ich nochmal Danke sagen an Egmont Manga, dass wir diese Exklusiv-News veröffentlichen durften. Und wir haben auch schon ein exklusives vorläufiges Cover zu dem Complete Colorworks, das ihr bei uns auf connews.org natürlich seht. Ja, ist dann die Frage, inwiefern sich die deutsche Variante von der japanischen Variante unterscheiden wird. Die Bilder werden wahrscheinlich identisch sein und ein paar Texte, die ansonsten enthalten sind, die könnte man übersetzen. Ist zu hoffen, dass das dann auch tatsächlich passiert. Aber wirklich weitere Details stehen noch aus. Auch der Preis werde ich häufig nachgefragt, ist noch nicht absehbar. Sobald wir mehr wissen und Informationen haben, geben wir es natürlich auch bekannt. Aber Lasse sagte schon, es wird sich wahrscheinlich im Bereich um die 40 € bewegen, kann man zumindest stark von ausgehen. Ich bin aber tatsächlich sehr, sehr erstaunt, wie gut wie stark die Resonanz ist zu diesem Complete Colorworks, weil, ja, ich dachte, also für mich ist es auch eine sensationelle Meldung, aber ich dachte auch tatsächlich nicht, dass es bei der Conan Community so gut ankommt. Habe aber schon sehr, sehr viel positives Feedback gelesen auf Social Media, da sind uns quasi die Postfächer geplatzt. So viele Leute haben geschrieben, dass sie sich diese The Complete Colorworks holen wollen. Ist vielleicht nochmal die Frage dann, wenn bekannt ist, dass es tatsächlich, sagen wir mal, 40 € kosten wird, wie viele sich es dann trotzdem noch holen, weil es ja wirklich ein sehr nischiger Bereich ist. Lasse sagte das schon. Ja, muss man tatsächlich sehen. Aber wenn, ich denke mal, wenn das gut laufen sollte, was ich natürlich sehr hoffe, dann öffnet das natürlich auch Tür und Tor für weitere Nischenprodukte von Detektiv Conan. Beispielsweise haben wir noch die Super Digest Books oder ja, anderes Zusatzmaterial zu Detektiv Conan, was wir noch nicht haben, jetzt abseits der Short Stories, Anime, Film, Comics, die ja beide ja, nicht mehr fortgeführt werden. Ja, bleibt zu hoffen. Und wir haben ja auch schon schön in der News angeteasert, dass ihr gespannt bleiben könnt, was wir denn noch oder was denn in Zukunft noch alles kommen könnte. Da dürft ihr tatsächlich gespannt sein. Wir verraten an dieser Stelle noch nichts. Aber freut euch tatsächlich vor. Also es erwartet Detective Conan-Fans noch mehr Spannendes in Zukunft. Dadurch, dass ich nicht weiß, was da noch kommen könnte, war so meine Idee. Ich meine, es geht ja alles jetzt in Richtung 2022 und das ist ja quasi das Jahr, wo dann unser Band 100 kommen wird, hoffentlich. Und es wäre natürlich dann so die Frage, ob die Sachen dann alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt rauskommen sollen, dass man sozusagen so ähnlich wie es in Japan ist, dass man dann versucht, möglichst viel gleichzeitig zu Conan rauszubringen. Wobei ich sagen muss, dass das schon gut passen würde, wenn die Sachen alle ähnlich rauskommen würden. Also wie gesagt, ich finde das unglaublich gut. Ich liebe diese Coverbilder. Ich glaube, da könnte ich mich auch Stunden drin rein vergucken in manche von den Bildern. Und ich freue mich da sehr drauf. Deswegen finde ich das unglaublich gut und freue mich richtig. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe die japanische Version schon. Ich kaufe mir trotzdem die deutsche Version. Kann ja nicht schaden. Und natürlich immer supporten. Klar. Aber ja, ich habe mich auch schon allein mit der japanischen Version stundenlang beschäftigen können. Müssen auch gar nicht alle Texte unbedingt eingedeutscht werden, gerade wenn das halt so ein Farbtitelbild ist vom Kapitel und da ist in der Sprechblase was drin, braucht man jetzt nicht unbedingt, anders als bei so einem Sonderband, sondern das ist halt so fürs Artwork. Was ich aber ganz gerne eingedeutscht haben will, ist die Fußnoten, weil es gibt zu jeder Farbzeichnung Fußnoten, woher die sind. Also von welchem Sunday-Cover das ist oder zu welchem Anlass das hier irgendwo gezeichnet wurde und so. Und diese ganzen kleinen Fußnoten, die hätte ich schon gern auf Deutsch. Weil das ist damit auch ein perfektes Nachschlagewerk, wenn man eben guckt, zum Beispiel bei Sonderbänden oder so, wo ist jetzt hier diese Farbartwork, da werden ja immer so Farbartworks alte so gemischt. Kommen wir auch noch zu nachher in einer späteren News. und wo das Artwork dann teilweise mehr herkommt. Das kann man in diesem Buch perfekt nachschlagen, weil man muss nur die entsprechende Zeichnung suchen. Dann guckt man sich, ah, hier, das ist von dem Sunday-Cover und blätter, blätter, blätter, ah, das ist von dem Sunday-Cover und so. Und diese Fußnoten hätte ich gerne auf Deutsch. Und ja, Egmont Manga schreibt auch, die haben natürlich auch unsere Exklusiv-News, weil es in Zusammenarbeit ist, geteilt und dazu auch geschrieben. Und das ist nur der erste von vielen Leckerbissen, auf die sich die Fans des kleinen Detektivs 2022 freuen dürfen. Und so ein Smirk-Smiley. Ja, ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass Egmont Manga auch im Zusammenhang, dass wir jetzt die Fan-Edition haben, quasi, die ja quasi so als Prolog zum Jahr 2022 kurz davor erscheint und eben, dass Egmont Manga will, dass Detektiv Conband 100 in Deutschland auch was Besonderes ist. Das deutet sich ja jetzt schon ein bisschen länger an, finde ich. Und ich sehe darin auch nochmal die Bestätigung, dass sie das auch wirklich so meinen, dass sie rund um Band 100 in diesem besonderen Jahr noch einiges raushauen werden. Aber was für Leckerbissen, darüber herrscht natürlich aktuell noch Stillschweigen. Aber wie Egmont Manga es auf Twitter auch anteasert, wir können natürlich weiterhin gespannt sein und auf uns auf die Dinge kommen, die da uns auf die Dinge freuen, die dann noch kommen. Und wenn sie dann kommen, dann liest ihr natürlich auch, wenn nicht exklusiv, dann relativ so schnell es geht bei connynews.org darüber. Die Sektion Weekly in Deutschland, die überspringen wir erstmal. Am 13. Oktober erscheint das nächste Detektiv-Conan-Kapitel 1079. Da gibt es jetzt aktuell erste Leaks dazu, aber noch keine konkreten Bilder oder Dings, wo jetzt, wo wir das aufnehmen, und Weekly veröffentlichen wir sowieso gar nicht. Aber im nächsten News-Podcast dürften wir dann den kompletten Fall schon vorliegen haben, wahrscheinlich. Es wird so drum gehen, Takagi und Sato und Amuro und Haibara wird auch dabei sein. Mal schauen. Das Magazincover wird ein zweiteiliges Magazincover sein, wieder. Nämlich am 13. Oktober und dann am 20. Oktober. In den beiden Sunday-Ausgaben wird Con jeweils beides Mal auf dem Cover sein. Und da hat Aoyama insgesamt 16 Charaktere für gezeichnet, für eben dieses Jubiläum von Band 100, der in Japan am 18. Oktober erscheint. Werden 16 Charaktere auf diesem geteilten Cover sein und wie jetzt die ersten Leaks verraten, werden sie wohl alle blaues Jackett und rote Fliege anhaben. Also alle Charaktere, die da drauf sind, werden Cons Outfit tragen. Ist ja für so ein Jubiläum ganz passend. Und nähere Details und alles weitere dann im nächsten News-Podcast, wenn wir den gesamten Fall haben zu den tatsächlichen Kapiteln. Und damit geht es ab in die spoilerfreie Zone. Wir nehmen quasi den Express-Train in die spoilerfreie Zone, wo wir auch gleich mit einer Zugmeldung ganz am Anfang stehen. Denn wir hatten ja letztes Mal berichtet, dass der Konnenzug in Tottori da, der Konnen-Train, dass der ein neues Design bekommen soll. Und das ist jetzt im September passiert, nicht wahr, Philipp? Ja, genau. Also der vorige Conan Train ist nun nicht mehr unterwegs. Jetzt gibt es einen Conan Train im neuen Design, nämlich braun und gelb sind die Farben von den zwei Wagen, die dieser Zug hat. Man muss dazu sagen, dort oben in Tottori, ich war 2019 bereits dort und auch in Conan Town, bin leider nicht mit dem Conan Train gefahren. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste für nächstes Mal. Aber dort ist tatsächlich nicht sonderlich viel los, also es ist eher eine ländliche Gegend, dementsprechend ist der Zug auch nicht sonderlich lang, sondern zwei Wagen hat dieser Zug und einmal ein braun Teil, der trägt den Titel Versammelte Detektive, also da sind drauf zu sehen Shinichi, Subaru, Masumi, Heiji, ja, Toru Amuro, halt, was man sich halt so unter Detektiven auch vorstellen kann, was alles, was ihnen eingefallen ist, so mehr oder weniger, die sind dort auf diesem braunen Waggon zu sehen. Und auf dem gelben, dem anderen Wagen, da sind die Detective Boys zu sehen. Der trägt auch den Titel Detective Boys und ja, finde ich sehr schick. Mir persönlich gefällt der gelbe sogar deutlich, deutlich besser als der braune, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil ja, der heller, freundlicher ist und Ja, mit den Detective Boys gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Wenn man drin fährt, dann sieht man sowieso nicht, in welchem Teil man ist. Aber auch zum Beispiel die Toiletten im neuen Conan Train sind in Detective Conan Stil gehalten. Da hat man Bilder von gesehen. Also sehr, sehr schick. Und falls ihr mal die Gelegenheit habt, nach Japan zu kommen, dann macht unbedingt einen Abstecher nach Conan Town, also Hokkaido in der Präfektur Tottori. Ist zwar eine ganze Ecke weg von den Hauptsehenswürdigkeiten, also von den Städten, die man sonst normalerweise als Tourist besucht, sagen wir mal Tokio, Osaka und so weiter und so fort. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu fahren. Am besten Fall noch den Conan Train abpassen, aber ja, bei mir hat es damals nicht gepasst, weil er zu ungünstigen Uhrzeiten gefahren ist und es tatsächlich eine sehr lange Reise auch dort nach Conan Town war und dementsprechend hat es dann leider nicht gepasst. Aber nächstes Mal werde ich es so abpassen, dass ich da in diesem Conan Train sitze, am besten in dem Detective Boys Abteil. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ich muss sagen, ich gucke mir gerade die Bilder nochmal genau an und ich finde es ganz schön, dass auf dem Wagen mit dem Motto mit den versammelten Detektiven, dass da auch Sonoko drauf ist. Ah. Das finde ich sehr witzig. Also da haben sie sich schon, also das sind schon schöne Motive. Und ich glaube, als wir damals darüber diskutiert haben, was es an möglichen Motiven gibt, das kommt dem ja schon nah, dass man da versucht, möglichst viele Charaktere zu zeigen. Und dafür ist dieser versammelte Detektivwagen auf jeden Fall schön. Obwohl du natürlich recht hast, dass das andere Design ein bisschen freundlicher ist, muss ich sagen, dass ich den Braun auch nicht schlecht finde. Der hat auch was. Ich finde, man sieht die Abzeichnung teilweise besser, weil die halt heller sind und dann auf dem Hintergrund etwas markanter zum Vorschein kommen. Aber gut, das ist wie gesagt, ja, sind halt so minimale Unterschiede. Ich glaube, sie sind beide trotzdem sehr, sehr cool. Und Hauptsache, man kann damit fahren, weil das ist was man ja auf jeden Fall tun möchte, egal in welchem von beiden Waggons man am Ende sitzt. Es gibt für Detective Conan ein neues Opening. Opening 54 im September angekündigt. Für den 2. Oktober ist es jetzt inzwischen gestartet. Jura Jura heißt es. Stammt von der Band Warns, die zuletzt Opening 51 Makana Lip gemacht haben. Ein Opening, was ja relativ beliebt war, auch damals bei unseren User-Abstimmungen auf connews.org. Und jetzt sind sie mit ihrem neuen Opening am Start, welches sich sehr stark um Shinichi und Ran dreht. Romantisch und natürlich dramatische Szenen, da ist auch Con wieder dabei. Man guckt sich an, man schmachtet sich an. Und ganz viel Fokus liegt auch auf Rans Schlüsselanhänger, dem Seegurkenmann oder Namako Otoko auf Japanisch. Was vielleicht einige Leute nicht wissen, ist, dass diese lebendige Seegurkenfigur, beziehungsweise anthropomorphische Seegurkenfigur, ursprünglich ein Charakter aus Gosho Aoyamas vorherigen Manga Yaiba ist. Dort sind verschiedene Tiere von dem Bösewicht Onimaru erweckt worden zum Leben, dass sie dann halb Dämonen, menschliche so Tiere sind. Unter anderem eben den Seegurkenmann. Es gibt auch einen Spinnenmann und einen Froschmann und so weiter. Und der Seegurkenmann ist dann einer der ersten Feinde, die tatsächlich die Seiten wechseln und dann auf die zusammen mit dem Helden Yaiba Kurugane, dem titelgebenden Helden, eben den Bösewicht Onimaru bekämpfen. Und dass der hier in Detective Conan so relativ prominent vorkommt, ist so ein Easter Egg. Es finden sich ja extrem viele Easter Eggs an vorherige Serien, Kurzgeschichten und so in Detective Conan. Wir hatten ja auch von dem diesem noch einmal jung, war ja mal in einer Folge, dass die eine Frau da mit der verschwundenen Uhr sich das immer auf VHS anguckt, was auch eine vorherige Serie von Aoyama war. Und Yaiba ist im Hintergrund, wenn die Detective Boys irgendwelche Videospiele spielen, dann ist das Yaiba und so. Und Magic Kaito natürlich sowieso. Und jetzt hat sich aber jemand bei TMS, haben sich Leute gedacht, diese Seegurkenanhänger, der steht ja auch für Shinichi und Ran. Das war ja ein Geschenk von Shinichi an Ran, damals Baker Aquarium und so. Und dieser Seegurkenmann hat da auch eine gewisse Rolle zu spielen, deswegen stellen wir in diesem Opening mehr zur Schau, indem er da immer durch die Gegend rumspringt und an entscheidenden Stellen, wo man vielleicht einen Kuss sehen könnte, dann auch mit geröteten Lippen ins Bild springt und das quasi für uns verdeckt. Alles ganz lustig gemacht und insgesamt, ja, ganz okayer Song und ganz nettes Video. Ist jetzt beides nicht unbedingt mein Favorit, aber ist schon alles ganz nett, kann man sich gut geben. Also ich muss sagen, ich mag die Lieder von Once. Ich fand auch damals Makanolip super. Und ich mag auch das Lied wieder. Irgendwie mag ich den Stil. Und deswegen ist es auch wieder doch eins der Opening, was ich am Ende sehr mögen werde. Tatsächlich fand ich manche Zwischenszenen so ein bisschen nichtssagend. Das fand ich so ein bisschen schade. Da war so viel leer, könnte man sagen, so Leerraum. Ich meine, wenn man sich halt auf die Beziehung zwischen Shinichi und Rang fokussiert, da ist ja eigentlich noch mehr, was man hätte darstellen können. Aber da haben sie wirklich den Fokus auf diesen Schneegurkenmann gelegt, Seegurkenmann an der Stelle. Ja, und das fand ich auch ganz süß, diesen Seegurkenmann. Ich wusste nicht, dass der so heißt. Das finde ich doch knuffiger jetzt, aber das fand ich eigentlich wirklich das Beste an dem Opening. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, wenn eigentlich die Beziehung im Vordergrund stehen soll und man sich am Ende nur diesen Seegurkenmann merkt. Dann sind die Szenen halt dazwischen nicht so gut in Szene gesetzt. Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber sonst doch eins der besseren Openings aus meiner Sicht. Es wird für immer das Seegurkenmann-Opening bleiben. So bleibt es in Erinnerung. Ja, das vorige Opening von Wands, Makana Lip, das hat ja in einem Voting zum 25-jährigen Jubiläum der Anime-Serie, hat es ja Platz 1 belegt damals in einem Voting, wo 430.000 Fans teilgenommen haben. Also sehr aussagekräftig, möchte ich sagen. Dort Spitzenposition, ob das neue Opening damit mithalten kann, wage ich zu bezweifeln, aber es gehört dennoch zu den besseren Openings, meiner Meinung nach. Ja, aber Makana Lip ist ja tatsächlich auch sehr, ja, bleibt in Erinnerung. Mit dem tanzenden Conan, falls ihr euch erinnert. Deswegen. Das zweite Mal der tanzende Conan, nicht das erste Mal. Das war in, weiß ich gar nicht mehr. Die Liebe kann nicht warten, Ja, beziehungsweise Kuiwa Shil Shock Suspensu auf Japanisch. Ja, allein von Makala Lip, dieses am Anfang mit diesem Gemina, Gemina, Gemina, na, wo Con dazu so schnipst, das ist ja allein schon, ja, das ist ja, episch. schon sehr erinnerungswürdig. Kommen wir als nächstes auch zu erinnerungswürdigen Inhalten, nämlich wir hatten einiges an Cover-News im letzten Monat, am 18. Oktober, wie gesagt, großer Release von Detektiv Conan. Band 100 und Shogakukan flutet mal wieder die Buchhandlung. Es wird am Ende, so wie es jetzt aussieht, aktuell 7 Detektiv Conan Veröffentlichungen geben am 18. Oktober. Band 100, Zero's Tea Time Band 5, Hanzawa Band 6, 2 Shinichi Sonderbände und dann noch 2 Bände von der Manga-Adaption von Film 23. Die gibt es ja auch immer, ist hier für uns in Deutschland kein Thema, aber die nicht so wirklich rüberkommen, die Manga-Adaption der Filme gezeichnet von Assistenten von Gosho Aoyama. Ja, 7 Bände insgesamt von 5, davon haben wir jetzt die Cover bekommen. Also die Filmmanga haben wir auch bekommen, aber das sind halt, die zeichnen als Cover für die Filmmanga immer die Filmposter nach und so, deswegen ist das nicht so interessant. Aber wie gesagt, für die anderen 5 Releases haben wir das jetzt, die für uns in Deutschland ja auch potenziell oder. Drei davon sind in Deutschland, zwei davon sind in Deutschland für uns relevant. Ich wollte schon drei davon sagen, weil Hansa ist ja auch dabei, aber das ist in Deutschland für uns ja noch nicht relevant. Band 100 zeigt Conan vor der Insel, auf der ein gewisser Fall aus dem Band spielt. Das echte Vorbild davon zeigt es da. Die Schrift oben von dem Detektiv Konno ist in Gold gehalten, was wir bisher so noch nicht hatten. Die Fotografie von der Insel ist schön mit dem Sonnenuntergang gefilmt, dass die Sonne schön niedrig steht und auf das Wasser scheint. Und Conan trägt das Outfit von einem Charakter aus diesem besagten Fall in Band 100, den man sich jetzt schon im Weekly durchlesen kann, und hat eins seiner Augen geschlossen, was gleich mehrere Sachen andeuten kann. Band 100 Cover fand ich persönlich sehr schön. Ich gehe noch mal kurz alle durch und dann können wir noch mal die einzelnen Meinungen dazu sagen. Das Cover von Zero's Tea Time, Band 5, zeigt natürlich Amuro in Trainingsoutfit mit seinem Hund Haru in den Armen. Tatsächlich dieses Mal als Cover ist es so, dass die Schrift von Zero's Tea Time und so nicht in einer bestimmten Farbe ist, sondern diesmal sind sie einfach schwarz. Und wir haben nur am Rand so, dass Gelb so die Primärfarbe von diesem Band ist. Ein relativ schlichtes Cover mit einem süßen Hund. Hanzawa Band 6, Hanino Hanzawa, das Spin-off zeigt Hanzawa, der erstaunt von Shinichi angeguckt wird, wo Shinichi sehr stark grinst und ihn mit seinem Blick quasi durchbohrt. Hanzawa ist ein komödiantischer Parodie-Manga und auch so spielt dieses Cover auf, wenn ihr das mal gesehen habt, von der scharlachroten Klassenfahrt aus dem Anime, gibt es ja auch dieses Artwork quasi, woran halt das ist und woran da ist, wo Hanzawa ist und Shinichi ist da, wo Shinichi ist. Und die beiden gucken sich aber an mit so geröteten Wangen und so. Und das ist halt die Parodie darauf, weil diese Storyline wird in dem Band auch parodiert. Und Shinichi grinst halt Hanzawa an, weil Shinichi immer die Täter überführt. Und deswegen ist Shinichi in dem Manga eine sehr furchteinflößende Gestalt. Darauf bezieht sich dieses Parodie-Cover hier. Und dann haben wir noch die Shinichi Selections 1 und 2, wo wir einmal den Shinichi vom Aquariumfall haben mit einem Conan dazu, der Skateboard fährt von einem Sunday-Cover. Und als nächstes noch einen allgemeinen Shinichi und dazu einen Conan von einem Bandcover für Band 1 und 2. Die Shinichi Editions unterscheiden sich ja von denen in Deutschland dadurch, dass in Japan es so sein wird, dass ein Band sich nur auf Flashbacks fokussieren wird und ein Band nur auf Fälle, wo Shinichi sich zurückverwandelt. Ja, das waren jetzt 5 Cover, so schnell durchgesprochen. Ich wollte so sagen, für mich persönlich, ich finde eigentlich alle davon ganz gut. Band 100 haben sich so ein bisschen die Geister geschieden, ob das nicht zu simpel ist oder so, aber ich finde es gut, dass man den bisherigen Stil nahtlos beibehalten hat und dabei so ein paar Akzente gesetzt hat, wie die goldene Schrift und so. Das Zero's Tea Time Cover ist so ein bisschen, naja, ein bisschen egal. Finde ich auch fast das schwächste Zero's Tea Time Cover, was wir bisher hatten. Das Hanzawa Cover ist natürlich sehr lustig, gerade wenn man diesen Hintergrund kennt, den ich gerade erklärt habe. Und so, und Shinichi halt so zu sehen, ist schon ein bisschen lustig. Ja, und die Shinichi Edition Cover, da würde ich gleich nochmal drauf sprechen. Die können wir gleich nochmal vielleicht auch vergleichen zu den Shinichi Editions, die wir in Deutschland haben. Wie fandet ihr denn so die Cover? Also ich finde sie tatsächlich sehr nett, alle drei oder fünf oder sieben oder wie viele Covers jetzt auf jeden Fall sind. Im Fokus steht ja eigentlich das Cover von Band 100. Da möchte ich jetzt gerne nochmal was zu sagen, weil es auch, wie du schon sagtest, viel Kritik dazu gab, dass man halt nicht was Besonderes gemacht hat, nicht einen jubelnden Conan mit einem 100-Schriftzug groß im Fokus in der Mitte, sondern einfach so ein Cover, als wäre es Band 77. Genommen hat, nur die goldene Schrift vom Conan-Schriftzug macht das ja so ein bisschen special. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Cover und je häufiger man es sich anguckt, umso besser wird es tatsächlich auch. Ich finde es schön, dass man oder dass Gosho Aoyama oder Shogakukan oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, wahrscheinlich alle in gewisser Hinsicht, einfach keinen großen Aufriss macht um Band 100, sondern einfach die Kontinuität beibehält. Und es wird ja auch noch einen gesonderten Umschlag geben für den Manga-Band, der jetzt in der Shonen Sunday beiliegt, demnächst, glaube ich. Da kann man sich ja dann diesen Band so ein bisschen aufhübschen, wenn man möchte. Aber ja, so grundsätzlich finde ich ihn sehr gut, gefällt mir, passt perfekt. Freue mich drauf, wie das dann in Deutschland sein wird. Wahrscheinlich mit einem ähnlichen Bild von der Insel. Aber auch der Conan im Vordergrund gefällt mir sehr gut. Und ja, auch die anderen Cover gefallen mir grundsätzlich auch alle gut. Also. Ja, nichts verkehrt gemacht. Wie Lasse schon sagte, das von Zero's Tea Time etwas schwächer. Von Hansa gefällt mir sehr gut. Ja, genau. Aber hey. Also da, ich glaube wirklich, der Fokus auf Band 100 liegt. Ich gucke mir das gerade an und ich mag einfach diese Stimmung, die da erzeugt wird. Es ist halt farblich irgendwie mit dem Außenrum für die Ziegel halt gewählten Farbton. Das passt eigentlich. Das mag ich eigentlich persönlich gerne. Und ich mag eigentlich auch immer, dass es bei dem Cover doch irgendeinen Bezug zu Fällen im Band selber gibt. Und es wäre so ein bisschen, also es wäre nicht so, hätte man nicht so machen können, wenn man da jetzt einen jubelnden Conan irgendwie drauf gemacht hätte. Oder wenn man da irgendwie, keine Ahnung, versucht hätte, noch andere Charaktere mit drauf zu machen. Oder ich weiß nicht, was sich die Leute vorgestellt haben. Von daher ist das, was sie gemacht haben am Ende daraus, finde ich genau richtig. Also es ist nicht übermäßig pompös. Das muss man halt ganz klar sagen an der Stelle. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es der größte Feierband von der Aufmachung her, den es gibt. Aber es passt in das Schema und ist trotzdem was Besonderes und das finde ich gerade so gut. Und zu den anderen Covern, ja. Also ich muss sagen, ich mag auch, also wir Da kommt ja wahrscheinlich dann gleich nochmal, du wolltest das gleich nochmal vergleichen lassen. Ich weiß nicht warum, aber das erste Cover von diesen Shinichi, also von Volume 1, bei diesen Shinichi Selections, das gefällt mir irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum. Man sieht so diesen unterschiedlichen Zeichenstil. Irgendwie finde ich, dass dass er da auf dem Skateboard, ich finde, das hat nicht so einen guten Bezug. Da mag ich dieses farbliche, zueinander passende von Volume 2 mehr. Also den von Volume 1, das Titelbild finde ich auf demselben Niveau fast wie das von Zero's Tea Time, weil Zero's Tea Time, das ist irgendwie so, das passt, obwohl man sagen muss, bei Zero's Tea Time passt es mittlerweile dann zum Inhalt. Es ist halt so seicht, ne? Es passiert so gefühlt nichts, wenn man mal ganz böse ist. Und das gibt der, also gibt das Cover ganz gut her, weil ich meine, der Hund, der knuffige Hund steht halt schon fast im Fokus und ich meine, so könnte man Zero's Tea Time auch gut beschreiben, dass knuffige Nebencharaktere gut im Fokus stehen. Ja, finde ich auch schön, ja. Also von daher, das gibt den Inhalt ganz gut wieder, aber ja, und der Rest ist halt solide, wie gesagt, das passt. Ja, bei den Shinichi Selections hat man es ja in Deutschland so gemacht, dass man nicht anders als in Japan nicht so die Zeichnungen zusammengestückelt hat, sondern dass man eben jeweils Zeichnungen genommen hat, wo Shinichi und Kon sowieso schon zusammen drauf sind. Nur bei Shinichi Returns hat man halt Ran rausgeschnitten, die im ursprünglichen Artwork noch halt auf der anderen Seite stand. Das Shinichi und Ran stehen also quasi Rücken an Rücken und Kon so dazwischen. Und da hat man das halt rausgeschnitten und hat man Ran halt rausgeschnitten, damit man den Fokus auf Shinichi hat. Ja, ich glaube, wenn der erste Band sich tatsächlich um Flashbacks dreht, dann haben sie wahrscheinlich, mussten sie den Shinichi nehmen von dem Aquarium-Flashback. Also ich liebe diesen Shinichi. Nur fürs Cover steht dieses halt, weil das ist ja mit dieses ja das, wo an dem Haifischbecken Ach, da an daher dem. ist das Ja, Bild. Ich habe mich die ganze Zeit genau. gefragt, wo der herkommt. Ja, und dass sein Gesicht dann so halb im Schatten liegt, das liegt ja sehr an dieser Atmosphäre von diesem Aquarium-Ding da, wo er halt mit seiner Hand dran hält und so. Der Kon passt dann einfach nicht, weißt du? Das ist so hell dann im Vergleich. Wahrscheinlich mussten sie den aber nehmen, weil ich wüsste jetzt, ich glaube, es gibt keinen anderen Farb-Shinichi von einem anderen Flashback. Ja, den Chinichi finde ich gar nicht falsch. Ich finde den Kon daneben so komisch auf dem Skateboard. Da hätten sie doch auch irgendwas anderes, was farblich mehr passt, nehmen können, oder? Ich weiß nicht. Ja. Also der stört mich tatsächlich mehr. Den Chinichi, den finde ich gut, eben weil ich mich auch an den Fall erinnert gefühlt habe. Das ist cool, aber den Kon finde ich doof. Und ich finde immer noch diese rote Jacke, die Shinichi damals getragen hat, Killer. Da, Ah. also, manche Leute sagen ja, oh, Shinichi kleidet sich mal schlecht, finde ich sowieso nicht, aber allein diese Jacke, muah, die würde ich, wenn es die als Merchandise gibt, die würde ich, wenn es die als Merchandise gibt, ich würde sie mir kaufen, diese rote Jacke von Shinichi. Also, kein Problem. Ich glaube, vorher gibt es das Conan-Outfit als Merchandise, bevor es diese Jacke geben wird. Aber wer weiß, ne? Never say never. Ich finde, sie hätten den Mut haben sollen, auch beim zweiten Cover, das passt ein bisschen besser zusammen. Hier der Con hat auch was Blaues an, der Hintergrund ist blau und Shinichi hat die blaue Uniform an. Ist so okay, von Band 66 der Conan. Ich finde aber, sie hätten ruhig den Mut haben können, nur die beiden Shinichi jeweils zu haben, weil der erste Band ist so rot, dann nehmen wir den Shinichi mit der roten Jacke drauf und der zweite Band ist blau, nehmen wir den Shinichi mit der blauen Uniform drauf. Einfach, Ja, das wäre wenn man voll sich die gut. Con Wenn sich jeweils die Konnen einfach wegdenkt und die Shinichi-Zeichnung mehr in der Mitte zentriert. Und ich fände, das wäre Ja. prima gewesen. Nur scheinbar haben sie gesagt, wir müssen Konnen drauf haben. Weil sonst verstehen es die Leute nicht. Oder so. Ja, ist so ein bisschen, wie das zusammengeschnückelt ist. Naja. Also ich finde die deutschen Cover, das erste ist natürlich toll, weil das so eine Zeichnung ist, die es gibt. Das zweite ist so ein bisschen, dass man da so ran rausgeschnitten hat. Das Cover wirkt dadurch irgendwie so ein bisschen komisch, da ist so viel Raum irgendwie, Für der so mich ein sind das so bisschen. typisch deutsche Sonderbandcover, muss ich sagen. Also von den Exklusivdeutschen, da passen für mich diese Shinichi Edition und Shinichi Returns eins zu eins rein. Und diese japanischen Sonderbandcover, die jetzt zu Shinichi Selection 1 und 2, ja, finde ich auch passen ganz gut. Passen auch ins Muster der japanischen Sonderbände, so was da so der Stil in letzter Zeit ist. Ja, machen jetzt auch nichts groß für falsch, aber auch nicht groß fürs richtig. Passt halt, also. Ja, und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, die Shinichis in die Mitte rücken und nur Shinichi und dann hätte ich es mir gekauft. Aber ich bin ja sowieso ein Shinichi-Fanboy. Ja, ob diese Bände jemals in Deutschland erscheinen, ist. Nein. Ne. Es beißt sich halt sehr mit Shinichi Returns. Wo dann auch Leute in den Kommentaren gefragt haben, welche Fälle da jetzt reinkommen in die Shinichi-Sonderwelle in Japan, wo ich mir denke, also so viele Shinichi-Fälle gibt es ja nun leider nicht, wie viel man da irgendwie reinpacken kann. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann Shinichi 3, Deutschland exklusiv, sind ja wieder ein paar Fälle angesammelt und London hatten wir ja noch gar nicht Ja, über 20 sind es inzwischen schon. Also es wäre schon Potenzial da für einen dritten Sonderband, Shinichi Returns Again, oder wie auch immer man ihn dann nennen möchte. Ja, vielleicht ist das ja was, was in der Zukunft kommen könnte. Was auch in der Zukunft kommt, ist eine Auswertung der beliebtesten Täter innerhalb von Detektiv Conan, denn es wurde jetzt eine Abstimmung gestartet. Best 100 wird da gesucht im Zuge von Band 100, wo dann alle Täter wirklich so aufgelistet sind in einem Google-Dokument, wo man für so viele Täter abstimmen kann, wie man möchte. Also wenn man alle Täter ankreuzen will, dann könnte man das theoretisch tun. Ja, aber dieses Voting findet jetzt statt. Bis läuft, ne, ist jetzt schon tatsächlich vorbei. Lief bis zum 4. Oktober. Also eigentlich nicht mal eine Woche lief es insgesamt. Schon relativ kurzfristig und ein kleiner Zeitraum. Aber ich habe zum Beispiel mitgemacht rechtzeitig. Ich habe meine Täter da angekreuzt, je nachdem, wie ich mir das gerade so gefühlt habe. Ist natürlich die Frage, wie persönlich legt man sich jetzt fest, was ist, welche Täter gehören zu den Best 100, Ja, wie also man sich echt. das für sich bewertet. Ich zum Beispiel den Bibliothekar, na klar, habe ich Ja, ausgewählt. also ich glaube, der wird auch gewinnen. Nehme ich zumindest Ja. gut an. Also er hat zumindest gute Chancen, weit oben zu landen. Ja. Ich habe das für mich so definiert, dass das für mich so die Täter sind, die am meisten in Erinnerung geblieben sind. Ja, das habe ich auch Ja, da gemacht. so die Bibliothekar oder auch Robert Taylor da von der Spinnenkönigin da mit Shine, Shine zum Beispiel oder auch Akemi wird da als Täterin gelistet von ihrem Fall, weil sie ja eben den Raub da begeht und so. Habe ich auch gewählt, weil das war schon ziemlich erinnerungswürdig und auch so weiter. Ja, konnte man sich einiges auswählen und ich nehme an, die Umfrageergebnisse kriegen wir dann irgendwann rund um Band 100 auch zu sehen. Und wenn das Ergebnis bekannt ist, dann werden wir auf ConNews bestimmt auch nochmal dazu berichten. Ja, klar, auf jeden Fall, wenn es das Ergebnis dann gibt. Und ja, wie gesagt, also beliebteste Täter ist ja auch so eine Umfrage, wo man denkt, hey, was haben sie sich denn jetzt da aus dem Ärmel gezaubert? Es gibt ja schöne Umfragen, die man machen kann, aber das ist so, ja, Täter, die man am liebsten nicht im Dunkeln begegnen möchte. Ja, auch nicht im Hellen. Ja, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist schön, dass es die Umfrage gibt. Dann hat man es ein für alle Mal festgestellt. Es sind ja über 300 Täter, die dort in Frage kommen in dem Voting. Man war ja quasi erschlagen von der Vielzahl und ja, ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Also. Ich muss gestehen, ich fand es faszinierend, dass, also klar, wie die auf die Idee gekommen sind, keine Ahnung. Das ist irgendwie sehr, sehr skurril. Aber als ich dann die Möglichkeit hatte, einfach alle Täter aus allen Fällen zu sehen und dann, dadurch, dass ich kein Japanisch kann, mir zu überlegen, ob ich denn noch den Fall dazu im Kopf habe, das fand ich irgendwie sehr interessant. Klar, irgendwann ist es ermüdend. Ja, Aber trotzdem, es hat irgendwie Spaß gemacht, weil das auf eine andere Art und Weise Con nochmal erleben ist. Weil man sonst ja immer vielleicht alles aus Con-Perspektive noch im Kopf hat und ah, so hat Con den Fall gelöst oder sowas in der Richtung oder andere Dinge sich merkt. Aber das ist halt so tatsächlich der Fokus auf den Täter. Und das fand ich irgendwie echt faszinierend. Also von daher bin ich irgendwie dankbar da um diese skurrile Umfrage. Ja, ob die alle im gleichen Gefängnis sitzen, ist dann die andere Frage. Ja, Könnte eng werden oder mit den Plätzen. Todesstrafe, ne? Warte, was? Ja, Upsi. ist. Was ein bisschen schöner ist als die Todesstrafe, ist der Detektiv Conan Kalender 2022, der jetzt verfügbar ist. Und da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Varianten, oder Philipp? Ja, genau, schöne Überleitung übrigens. Also manchmal. Entschuldigung, aber ich kann gerade nicht. Lass Wenn das jemand in den Job übernehmen möchte, hat er meine Freigabe dafür. Kalender besser als die Todesstrafe. Man könnte den Kalender auch in der Gefängniszelle aufhängen, dann ist die Gefängniszelle schon mal schöner. Ja, also es gibt wieder einen Conan-Kalender in Japan, der ist jetzt erhältlich Beziehungsweise, wie Lasse schon sagte, zwei verschiedene Kalender. Einmal ein Wandkalender mit 7 Motiven. In Japan ist es so, dass es immer ein Deckblatt gibt und dann für 2 Monate kombiniert ein Bild. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, welche Bilder es dort gibt. Das Covermotiv sieht aber sehr, sehr schick aus. Und ja, wenn man sich die Kalender von den letzten Jahren anschaut, dann dürfte man auch davon ausgehen, dass die Kalendermotive entsprechend auch schick sein werden. Genau, entsprechend 7 Stück dann an der Zahl. In Japan kostet es ungefähr 2000 Yen, also umgerechnet 15 Euro. Ich werde mir auch wieder zulegen, importieren lassen. Und bin schon gespannt, welche Motive uns dort erwarten. Ich werde auch, wenn es mir die Zeit erlaubt, ein Unboxing machen für unseren YouTube-Kanal. Da gab es ja auch schon eins vom letzten Jahr. Also falls euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. youtube.com/connenews. Da seht ihr das Unboxing-Video vom Wandkalender 2021, der bei mir noch fleißig in Benutzung ist. Was ich nicht habe, ist der Abreißkalender von diesem Jahr. Aber den werde ich mir auch für nächstes Jahr definitiv auch holen, weil ich sehr schick finde, den jedes Jahr abzureißen. Ich habe, glaube ich, einen von 2000, was ist es, 17, 18, 19, den ich nicht abreiße, sondern immer umblätter, damit man ihn auch in den späteren Jahren noch benutzen kann. Ja, als echter Detective Conan Fan kann man diese Seiten nicht abreißen. Der ist auch erhältlich, da gibt es jeden Tag einen neuen Spruch aus der Manga-Serie. Also, wenn das was für euch ist, 365 Sprüche, auch 2000 Yen, also ungefähr 15 Euro. Wenn man sie importiert, kostet es natürlich dann entsprechend etwas mehr. Genau, in Deutschland gibt es den Kalender nicht. Zuletzt gab es ja hier einen Kalender 2014 und 2015 von Kase. Das waren auch die einzigen Detektiv-Conan-Kalender, die wir auf Deutsch bekommen haben. Seitdem gab es keinen weiteren mehr. Auch wenn Kase nach wie vor jährlich neue Kalender rausbringt von anderen Anime- und Manga-Serien, zum Beispiel One Piece, Haikyuu. Jujutsu Kaisen gibt es auch einen Kalender und noch viele andere Serien, aber Detective Conan ist jetzt schon seit, wie gesagt, 2015 nicht mehr dabei. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Revival, wenn andere Sachen sich auch gut verkaufen, wie beispielsweise das ganze Merchandise zu Conan, was Kase ja auch rausbringt. Da werden wir im nächsten News-Podcast drüber berichten. Ein schöner Teaser darüber. Ja, genau. Also, wenn es euch interessiert, ist ja eher leider eine Japan-spezifische News. Ja, neue Kalender, Wandkalender und ein Abreißkalender, ein kleinerer, den man sich so auf den Schreibtisch stellen kann oder auch an die Wand hängen kann, so ein Taschenkalender, wie sagt man in Deutschland dazu? Ja, so ein, kennt ihr sicherlich, das, was man sich immer zu Weihnachten schenkt, wenn man keine Geschenkidee hat, dann ist es ein Abreißkalender von irgendwas, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Unboxing-Video, das kann ich jetzt schon mal sagen, wäre cool, wenn du das wieder machst. Ja, ich jetzt ist der Druck gestiegen, dann yep. Muss ich ja jetzt bald abliefern. Ich hoffe auch sehr auf ein Kalender-Comeback für Deutschland irgendwann. Das ist oh ja. Schon schade, dass das bei Conan dann irgendwie so abgeflacht ist. Aber die Chance ist bestimmt da. Die nächste News ist jetzt tatsächlich gegen Ende der spoilerfreien Zone nochmal eine ziemlich große News. Wir hatten ja schon, als Band 100 offiziell angekündigt wurde, die Nachricht, dass das Spin-off Wild Police Story, gezeichnet und geschrieben von Takahiro Arai und storyboardet und überwacht von Gosho Aoyama, eine Anime-Adaption als TV-Anime bekommen würde. Jetzt gab es dann im Zuge der Promotion von Band 100 einen Countdown tatsächlich auf der Website und wurde auch auf Twitter angekündigt, einen 24-stündigen Countdown. Der war ganz nett gemacht, weil anstatt einer Uhr hatten sie auf der Seite dann, da wo das Cover von Band 100 vorher war, plötzlich das Cover von Band 24 und dann eine Stunde später war es von Band 23 und so weiter und so fort. Haben sie so in dieser Form runtergezählt, war ganz niedlich. Und die News, die sich dann am Ende versteckt hat, war nicht, wie manche Leute vermutet haben, irgendwie ein Trailer, den ersten Trailer zu Wild Police Story, sondern eine Ankündigung, dass die anderen beiden Spin-Off, die es auch noch gibt, Zero's Tea Time und Hani no Hanzawa-san, über deren Bände wir ja gerade auch gesprochen haben, dass auch diese Spin-Offs Anime-Adaptionen bekommen werden. Ja, das war natürlich dann anders nochmal eine richtige Bombe, die da aus Japan gezündet wurde. Oh ja. Also Wahnsinn. Tatsächlich ist noch nicht mehr bekannt, das ist jetzt der aktuelle Stand. Es gibt nichts zum Sendeplatz, nichts, wann die ausgestrahlt werden. Anders als bei Wild Police Story stand auch nicht explizit TV-Anime dabei, aber das sagen die Japaner auch nicht immer. Anime kann auch TV-Anime heißen. Studio und sowas, alles gar nicht. Und das erste Teaser-Video ist auch nur ein Video, was aus Manga-Szenen besteht. Außer einem Key-Artwork, das auch auf den entsprechenden Webseiten zu finden ist. Einmal Amuro, das zeigt beides so Amuro und Hanzawa von hinten, die halt auf was drauf gucken. Bei Amuro ist es das Polizeipräsidium, bei Hanzawa ist es die Baker Train Station, da in Baker in der Konnenwelt. Ja, und das ist natürlich nochmal ein großes Ding, weil Police Story dachte man sich ja so, oh ja, das ist ja auch wahrscheinlich für Film 25 relevant und so, weil die Charaktere dann vorkommen. Aber jetzt dann auch mal diese beiden Spin-offs, die sich auch gut verkaufen, da kommen wir gleich zu, dass die eigene Anime-Serien bekommen, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Jetzt so spontan, weil wir ja gerade SY Police Story hatten und es dann jetzt noch mal so zweimal kommt, so, das bekommt noch ein Anime und das nun bekommt noch ein Anime. Toll für das Franchise auf jeden Fall. Und ich freue mich auch tatsächlich sehr für die Zeichnerinnen und Zeichner. Wirklich grandiose Meldung, dass die beiden Serien auch ein Anime bekommen, in welcher Art denn auch immer. Ich nehme mal an oder hoffe sehr, dass es ein TV-Anime wird mit 12, 24 Folgen, je nachdem, wie man das dann gestaltet. Selbst wenn es selbst bei Wild Police Story ein TV-Anime sein soll, dann muss man das für Zero's Tea Time und Hanane no Hanzawa eigentlich auch machen, weil was anderes ergäbe auch nicht wirklich Sinn aus meiner Sicht, auch wenn Zero's Tea Time tatsächlich sehr dünn ist vom Content. Wir haben ja auch separate Themen-Podcasts dazu gemacht. Das kann man auch schon gut in einem Special abfrühstücken, das halt 100 Minuten geht. Ja, aber ich freue mich tatsächlich sehr, dass es Anime-Serien gibt, jetzt drei oder Animes gibt. Ist ja nicht bekannt, ob Serien sind, es ist ja eigentlich gar nichts bekannt und auch, ob es in Deutschland kommt. Aber ich wünsche mir auch tatsächlich sehr einen Simulcast dazu oder zu allen Serien oder zu allen, es sind ja keine Serien, zu allen Animes, muss ich sagen. Bei Crunchyroll natürlich. Wenn das kommen sollte, es wäre wirklich Wahnsinn und vielleicht öffnet das ja auch die Möglichkeit, dann tatsächlich vom Conan-Anime, vom richtigen TV-Anime, den Simulcast zu bringen auf Deutsch. Dass das so ein bisschen der Aufhänger jetzt ist. Also ich bin wirklich sehr begeistert von der Meldung und freue mich tatsächlich auf alle Serien, am meisten tatsächlich auf Hanane no Hanzawa-san, weil das sehr unterhaltsam werden kann, denke ich mir. Ja, Platz 2 ist dann bei mir Zero's Tea Time und Platz 3 Wild Police Story, eben weil ich das noch nicht kenne. Ja, ich bin sehr, sehr begeistert, freue mich und hoffe, hoffe, hoffe auf einen Simulcast. Meinetwegen auch bei Netflix. Ist mir egal wo. Hauptsache ein Simulcast. Bitte, bitte, bitte. Also ich muss Auf Deutsch. sagen, einerseits muss ich sagen, dass ich Zero's Tea Time erst überlegt habe, wie soll das denn ein Anime werden, aber diese Diskussion hat man ja auch bei Wild Police Story. Und dann habe ich wieder darüber nachgedacht, wie viele von den Kapiteln teilweise ja nur gefühlt atmosphärische Kapitel waren, wo es dann nur darum ging, dass Zero kocht oder also viele, wenig Handlungen im eigentlichen Sinne, dass irgendwie was gesprochen wird oder ähnliches. Also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass Zero's Tea Time irgendwie in einem Anime umgesetzt wird und freue mich da auch schon sehr, bin sehr interessiert daran. Aber ich muss sagen, dass ich im Zuge meiner Teilnahme an den Cast jetzt auch immer mehr mit dieser Side-Story Hanane no Hanzawa konfrontiert werde und irgendwie habe ich Lust, da mal reinzuschauen. Bisher habe ich das noch nicht getan, von daher kann ich das gar nicht so bewerten, wie das sein könnte und wie das, ob das dann auch überhaupt in Deutschland laufen könnte oder interessant sein könnte für deutsche Zuschauer. Aber so von der reinen Idee dahinter habe ich auf jeden Fall Interesse, mir das näher anzuschauen. Bin jetzt dann auch froh, wenn es dann Anime gibt. Dann gibt es noch mehr Content und man kann sich noch mehr dazu anschauen. In Ja, dem Sinne. und das kurbelt natürlich auch ein bisschen die Verkaufszahlen von Hanane no Hanzawa oder die Aufmerksamkeit für Hanane no Hanzawa an. Unter anderem natürlich für die anderen auch, aber vielleicht ist das ja auch noch so ein bisschen der Aufhänger, dann die Serie auch nach Deutschland zu bringen, wenn es eben durch einen deutschen Simulcast schon bekannt sein sollte. Dann könnte sich Egmont ja sagen: Ja, komm, jetzt gibt's hier diese. Ja, es ist bekannt, es ist nicht mehr ganz so nischig, wie es halt vorher war. Dann können wir das auch in Deutschland rausbringen. Ja. Mal sehen, mal sehen. Wie schon gesagt, zu den beiden Serien gibt es auch neue Auflagezahlen. Die standen in der YouTube-Beschreibung von dem Teaser-Video. Demnach hat Zero's Tea Time für Band 1 und 5, der neueste fünfte Band, der jetzt noch gar nicht raus ist, ist da schon mit drin, weil die Japaner bei diesen Nummern dann nicht die tatsächlichen Verkäufer meistens sind, sondern die Auflage, die im Umlauf ist. Circulation im Print, Exemplare im Umlauf. Und da zählt eben die rein, die sie auch schon gedruckt haben für Band 5. Das war für Zero's Tea Time 2,7 Millionen. Und für Hani no Hanzawa-san ist es 2 Millionen. Die letzte bekannte Zahl aus dem aktuellsten Zero's Tea Time Kapitel vom Juni dieses Jahres war 2,2 Millionen. Das heißt, dann dürfte die erste Auflage für Band 5 von Zero's Tea Time wieder so um die 500.000 sein. Und die wurden dann eben nochmal draufgerechnet, weil die hat man ja jetzt gedruckt und liefert die aus. Die sind also im Umlauf, in Anführungszeichen. Ja, 2,7 Millionen und 2 Millionen für Hansawa ist für so Spin-offs, die bisher jetzt nicht so viele Bände haben, tatsächlich relativ gute Zahlen. Ja, man muss ja auch sagen, die Spin-offs sind ja auch thematisch doch recht anders. Ne? Eines ist Comedy, das andere ist, ja, was ist das, Slice of Life gefühlt. Und das finde ich halt, also immer so ein Genrewechsel führt ja meistens auch zu einem gewissen Verlust an Fans. Dafür ist es dann trotzdem erstaunlich, wie viele Exemplare im Umlauf sozusagen sind. Ich finde das beeindruckend. Und es ist auch immer ganz gut, solche Zahlen zu sehen im Verhältnis. Und die Spin-offs sind ja auch nicht regelmäßig. Also sie Ja. sind ja inzwischen sehr unregelmäßig. Die Zero's Tea Time war am Anfang noch ein bisschen regelmäßiger. Jetzt ist es ja nicht mal mehr so, dass es immer dann kommt, wenn Con pausiert, sondern jetzt gibt es auch teilweise ganze Pausen, wo Zero's Tea Time auch einfach gar nicht kommt. Deswegen haben wir jetzt ja eben schon bei beiden, bei Zero und Hansawa, dass 2 Jahre vergangen sind seit dem letzten Release. Und dann aber trotzdem bekommt Band 5 nochmal eine 500.000er Auflage von Shogakukan. Das ist natürlich auch ziemlich gut für so Spin-offs. An die Hauptserie kommen diese beiden Spin-offs allerdings noch nicht ran, denn Detective Conan an sich, kann man hier ja auch nochmal sagen, hat insgesamt, letzter Stand Dezember 2018, 230 Millionen Exemplare im Umlauf, also nicht 2,7, nicht 27, sondern 200. Jetzt über 200 Millionen. Da müssen Zero's Tea Time und Hanin Hansawa noch ein paar Nullen hinten dranhängen. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht jetzt zu Band 100 eine aktuellere Zahl bekommen. Vielleicht ist Detective Conan ja inzwischen schon bei 250 oder so, je nachdem. Damit ist Detective Conan die fünft erfolgreichste Manga-Serie aller Zeiten tatsächlich. Nur Dragon Ball, Naruto, Golgo 13 und One Piece haben mehr Manga-Bücher im Umlauf als Detective Conan tatsächlich. Das kann man sich ruhig nochmal bewusst machen, weil wir sind ja vielleicht auch so ein bisschen manchmal in der Meinung, dass Detective Conan ist nicht so die größte Serie, also ist schon groß, aber weil es hat halt nicht den internationalen Appeal wie eben Naruto, Dragon Ball oder One Piece, aber von den Manga-Verkaufszahlen hier in Japan ist Detective Conan wirklich unter den wirklich ja, Top 5 meistverkauften Serien aller Zeiten. Und ich finde, das ist schon ziemlich gut. Und da kann man auch mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und sagen, ja, hier Detective Conan, auch wenn international nicht so bekannt ist, ist eine große Serie, von der ich hier Fan bin. Und das freut einen natürlich auch immer sehr. Und wie gesagt, ich hoffe vielleicht eine aktuellere Zahl, so um Band 100 rum. Fände ich ganz schön. Wie gesagt, 230 ist noch Stand Dezember 2018. Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Also eine aktuelle Zahl ist immer ganz, sehr interessant und es ist wirklich beachtlich, was Detektiv Conan an Exemplaren im Umlauf hat und wie groß Detektiv Conan wirklich ist. So wie du sagst, man vergisst das bei uns hier häufig und sieht es gefühlt eher so als kleines Nischen-Anime, was man halt kennt und was vielleicht auch mal groß war, aber bei uns ja. Dadurch, dass es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder eine lange Zeit nicht mehr präsent war, hat man halt auch nicht mehr das Gefühl von dieser Größe. Und da sind solche Zahlen immer noch ganz gut, die dann wieder zeigen, wie groß Detektiv Conan wirklich ist. Kommen wir zu den Anime-Episoden in Japan. Da haben wir heute einige vor der Brust. Beginnen wir mit dem Filler-Zweiteiler 1616 und 1017, der Fall des Monorail-Scharfschützen. Kuro und Conan fahren auf einer künstlichen Insel mit einer Monorail entlang, als plötzlich eine Kugel die Scheibe durchdringt und im Arm eines anderen Fahrgastes landet. Kogoro und Conan drücken erstmal den Notausknopf und rufen die Polizei oder lassen die Polizei rufen von dem Bahnangestellten und können dann auf dieser künstlichen Insel so ein bisschen Beziehungsweise Conan kann das durch den Winkel und so bestimmen, von woher der Schuss ungefähr gekommen sein muss, und können dann die Wohnung finden, von wo der Schuss kam, und sich dann anhand von anderer Spuren, Blutspuren, um ganz genau zu sein, entlang entmitteln über diese künstliche Insel hinweg. Dann finden sie plötzlich dann eine Frau, die in einem Auto ist, wo eine Benzinspur zu ist, wo dann der Täter eine Benzinspur anzündet, und dann die geht dann zum Auto, es explodiert, und Kogoro schafft es aber gerade noch, die Frau da rauszuziehen. Und Takagi ist dann auch da, der untersucht die Wohnung, wo sie vorher waren, wo der Schuss kam und das Auto, und man denkt sich irgendwo, der Täter hat offensichtlich die Leiche mitgenommen, weil da sind ja Bluttropfen, also wohin ist er unterwegs? Und dann kommt man so zu einem riesigen Supermarkt da auf der Insel, oder so ein Wochenmarkt mäßig, wo die Leute mit so eigenen es sind nicht Gabelstapler, aber so eigene, mit so eigenen Fahrzeugen, wo sie ihre Ware transportieren können, auch so rumfahren, wo der Täter jemanden ausnockt und dann sich dessen Klamotten schnappt und die Leichen dann da irgendwie transportiert. Und da ist ja, und irgendwie ist in letzter Zeit hier so ein Banküberfall passiert, und hat das noch irgendwie damit was zu tun, und sind diese Opfer wirklich unzusammenhängend? Und am Ende ist man dann eben dabei, diesen Täter, den man die ganze Zeit da über diese Insel, über dieses Gebiet dahinter hinterhergejagt ist, auf den Fersen und versucht, den zu überführen. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Wenn das jetzt ein bisschen dünn klang, dann liegt es auch tatsächlich daran, dass dieser Filler-Fall nicht so viel richtiges Fleisch hatte, so inhaltlich. Das war alles so ein bisschen, ja, man jagt ihm halt irgendwie nach. Die so richtig viel deduzieren tut man nicht. Man guckt sie alle an, ja, hier ist Blut, ja, folgen wir dem. Okay. Und ja, überlegen, wo könnte der Täter irgendwie hingehen, wo man nicht auffällt, wenn man was Großes rumschleppt. Ah ja, der Markt, weil da schleppen alle Leute große Tüten und sowas rum. Ja, und dann hier Hintergrundinformationen, hat das was damit zu tun? Ist es die einzige Hintergrundinformation, die wir haben? Also ja, hat wahrscheinlich was damit zu tun. Und dann auch diese ganze Konfrontation dann am Ende mit dem Täter und wie man den austrickst, fand ich am Ende ein bisschen so fast lachhaft. Und auch wie, was mich bei der Animation auch groß gestört hat, diese künstliche Insel da, das ist ja ein richtig, also es ist eine künstliche Insel, die so angelegt ist, aber das ist auch ein richtiges Wohnviertel und sowas alles. Aber da ist niemand, das ist der hellichte Tag, und das Ding wirkt wirklich wie ausgestorben, bis sie in diesen Wochenmarkt kommen, wo ein bisschen mehr los ist. Aber ansonsten, wenn Con und Kogoro auf den Straßen unterwegs sind oder auch mit Takagi, da ist niemand. Das wirkt wie eine Geisterstadt. Habe ich total die merkwürdigen Vibes von bekommen. Irgendwie, ja. Also, das war animationstechnisch irgendwie nicht so schick. Und auch handlungstechnisch her. Also, Und wie das dann alles auch mit diesem titelgebenden Monorail-Scharfschützen, wie das mit diesem Schuss dann am Ende in der Monorail ist, ist dann ja am Ende auch, kleiner Spoiler, aber ja, war halt Zufall. Wo ich mir dann so dachte, aha, und das war jetzt nur der Zufall, um die Leute in den Fall reinzubringen, damit er irgendwie ermittelt wird, und deswegen muss der Täter halt immer auf der Flucht sein mit der Leiche. Ja, okay, Und auch, ja, wie gesagt, diese Konfrontation am Ende, nee, also irgendwie Es war alles langweilig. ganz komisch, Ganz, ganz ja. ehrlich, es war einfach stinklangweilig. Ich weiß nicht, die Idee, die dahinter stand, mit diesem, wir haben den Täter in dem Gebiet sozusagen festgezurrt an der Stelle und der tut dann noch Dinge und will Dinge erreichen. Das kann man spannend konzipieren, aber dadurch, dass man immer wieder den Täter zwischenzeitlich auch gezeigt hat mit dem, was er tat, fand ich, war so diese Spannung nicht da. Man hätte da ja ein richtig bedrohliches Szenario draus machen können. Also man hätte das generell spannend aufziehen können. Aber so wie du gesagt hast, diese künstliche Atmosphäre, die entstanden ist durch diese Insel, also diese künstliche Insel, auf der nichts war, außer das, was fallbezogen war. Da, also das ist so wie immer bei allen Fillern. Die haben eine Idee. Und diese Idee könnte man nehmen und man könnte aus dieser Idee, wenn man Zeit hat, was Gutes und sich auch für die Stimmung, die man erzeugen will, entscheidet, könnte man was Gutes machen. Aber man tut es am Ende nicht, weil man sich dann doch nicht genug dahinter hängt und es ja doch nur ein Filler ist. Und das ist einfach schade. Wie gesagt, ich fand das auch, also da waren die Dinge, die du angesprochen hast, Lasse, die kann ich eins zu eins so unterstützen. Das war auch das, was mich gestört hat. Und dieses Finale da, also dieser Finale-Twist war ja auch vollkommener Käse als Zuschauer. Da hast du ja überhaupt keine Spannung dafür. Also das war ja auch überhaupt nicht irgendwie, dass man da nochmal ins Zweifeln kommt, was da gerade passiert. Man wusste ja vorher schon wieder alles. Und das war an so vielen Stellen. Man wusste vorher schon alles. Und das war einfach irgendwie unbefriedigend. Also da kann man irgendwie nur, keine Ahnung, was kann man da geben? 2 von 5 Gabelstaplern? Also ich fand es irgendwie frustrierend ab einem bestimmten Zeitpunkt, gerade weil es auch 2 Folgen waren. Dabei ist es so schade, weil es gibt ja öfters mal in Krimiserien und leider auch in der Realität tatsächlich so Scharfschützen, Vorfälle, wo halt in Städten zufällig Leute erschossen werden. Dann halt auch meistens von Scharfschützen. Und das wird dann ja in Serien auch mal aufgegriffen. Unter anderem erinnere ich mich an Castle, wenn jemand die Serie kennt, war ja auch schon mal ein Detektivlexikon. Da gab es ja auch eine schöne Folge mit so einem Scharfschützen, der scheinbar zufällig Leute ermordet hat. Und dann ist es ja auch so mit, dass die Leute in der Stadt in Panik geraten und so. Und das kann man auch in Detective Conan sicherlich toll umsetzen. Was ich weiß, weil Film 18 hat das ja auch tatsächlich gemacht, wo es dann ja auch das Thema Panik gab und so Ja, und genau. ein Scharfschützen hinterher ermitteln. Ich finde Film 18 von den modernen Filmen einen der besten, wenn nicht Same. sogar der beste. Und so ein Scharfschützenplot ist halt eigentlich immer ganz cool. Nur hier ist es halt im Titel, aber ja. Völlig verschwendet, die Idee irgendwie. Wirklich am Ende buchstäblich mit, ja, war halt Zufall, dass es was in der Monorail getroffen hat. Dann macht doch irgendwie den Titel irgendwie Jagd dem Täter hinterher oder so. Also das irgendwie hat dann auch mehr versprochen, als tatsächlich geliefert wurde, was ich sehr, sehr schade fand. Und ja, auch all die anderen Punkte kann ich dir nur zustimmen. 2, ich wäre vielleicht sogar nur bei 1,5. Also, Ja, kann ich das war. verstehen. Auch gerade, wie auch da hast du auch recht, dass es 2 Folgen war, hat es ja absolut nicht gebraucht. Also, dass wir eine Folge brauchen, um da zu diesem Markt zu kommen und dann die zweite Folge nur da quasi spielt, also, Die zweite Folge war ja, ich weiß ja so, nicht. so unnötig. Oh, es war so, ja, wie gesagt, kann man sich wieder drüber aufregen. Wie gesagt, es sind Filler und leider ist wie immer zu merken, da kann man vielleicht eine Idee hintersehen, die vielleicht, wenn sie sich Mühe gegeben hätte, was geworden wäre, aber. So wie sie es umgesetzt haben, war es halt einfach nur langweilig und schade. Dann hatten wir tatsächlich mal wieder eine Manga-Umsetzung. Episode 1018 bis 1020, der antike Teller, der 4 Kapitel in 3 Episoden mal wieder adaptiert. Und zu diesen Episoden erzählt uns jetzt noch Fiebke etwas. Ja, da es sich um eine Manga-Adaption handelt, möchte ich hier gar nicht zu weit ausholen, was die Details der Story angehen. Es ist halt wieder Hauptstory, ist zumindest drin enthalten. Wer sich daran erinnert, bei dem letzten Fall, wo Masumi Sera mit dabei war, hat sie an Nachforschung angestellt, wer denn in Cons Umfeld von den Kindern auch sich sehr erwachsen verhält, so wie Con, und dabei die Information bekommen, dass Halberer Ei, also Ei, sich auch erwachsen verhält. Und das ist jetzt sozusagen die Quintessenz von dieser Information, denn Masumi stellt Untersuchungen an, sie beobachtet das Haus von Professor Agasa, was Ei bemerkt. Was Ei nervt, weswegen sie Con zu Professor Agasa ruft. Das ist der Anfang von dieser Folge. Und schlussendlich mischt sich dann auch noch Subaru mit ein, indem er, weil er seine Schwester etwas fragen möchte, dann auch auf Besuch bei Professor Agasa vorbeikommt und dadurch am Ende alle in diesem Fall landen. Bei dem Fall selber handelt es sich um einen ganz normalen potenzieller Täterfall. Und zwar ist es so, dass Agatha selber einen Teller gefunden hat in dem Haus aus einem ehemaligen Fall, wo es dieses Rätsel gab mit den verschiedenen Symbolen, was dann durch die Detective Boys und Con gelöst worden ist. Und aus diesem Fall, sozusagen in Anlehnung daran, in diesem Haus hat Agatha selber einen Teller, also so einen antiken Teller gefunden und den hat er halt schätzen lassen. Und dieser Gutachter, den er für die Beschätzung beauftragt hat, der wird ermordet in diesem Fall. Und es gibt 3 potenzielle Täter, da es so ist, dass es einen antiken, oh, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, was das genau war. Ich glaube, es war so ein Kranichteller sozusagen, der ziemlich viel wert ist. Und die 3 potenziellen Täter haben alle ein dieser Teller, der dasselbe Symbol besitzt, und aber nur einer von diesen Tellern ist halt echt. Und die sind halt alle drei da, um den schätzen zu lassen, um am Ende herauszufinden, wer von den dreien sozusagen den echten hat. Und natürlich wird der Gutachter aufgrund von dieser Summe, die dahinter steckt, ermordet. Schlussendlich löst Con den Fall. Es gibt sehr viel Interaktion zwischen Subaru, Asumi und Ai, die alles insgesamt sehr witzig anzuschauen ist. Und da möchte ich aber auch nicht zu viel drauf eingehen. Ich muss sagen, mir hat die Umsetzung insgesamt sehr gut gefallen. Und es hat Spaß gemacht, das Ganze, also diese Interaktion zwischen den dreien dann halt auch auf dem Bildschirm zu sehen. Und der Fall selber, ich muss sagen, bis auf diese Anfangsszene, die so ein bisschen anders, also der Anfang, also dieser Mord, der so ein bisschen anders konstruiert war, dadurch, dass Agatha halt nochmal den Täter halt unterbricht in seinem Handeln. Der Fall selber war also, überzeugt mich halt nicht so, aber dieses Ganze dahinter von den Hauptcharakteren untereinander, gerade so diese Interaktion mit Ai, ist halt sehr witzig anzuschauen und doch sehr spaßig und unterhaltsam. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt umgesetzt worden ist. Ja, definitiv. Viele Fans haben sich ja auch auf die Flashback-Szene in diesem Fall gefreut, die es da gibt, wo man sich auch vielleicht fragen kann mit den Sprechern, was so eine Sache war, weil der junge Shuichi Akai, der da diesem Flashback vorkommt, wird gesprochen von im Japanischen von Yuki Kaiji, weil ja Shuichi Ikeda, die Erwachsenenstimme von Shuichi, die, so ältere Männer können dann ja nicht so richtig Teenager rüberbringen und es wäre komisch gekommen, wenn auch den Teenager gesprochen hätte. Deswegen hat man da Yuki Kaiji gecastet, was ein relativ bekannter japanischer Synchronsprecher, er spricht unter anderem Eren Jäger in Attack on Titan und Shoto Todoroki in My Hero Academia. Also sicherlich von den Hype-Anime der letzten Jahre einer der prominentesten Sprecher, gerade mit Eren natürlich. Und den hat man auf den jungen Shuichi besetzt. Was ich auch so, also viele haben gesagt, das hat mich irgendwie rausgeholt, weil ich kenne ihn von anderen Rollen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der so gut auf den jungen Shuichi passt irgendwie. Vielleicht muss man sich nur an ihn gewöhnen. Nicht, dass es viele Gründe gibt, weil so viele Flashbacks gibt es nicht mit ihm. Jedenfalls, zumindest war Yuki Kaiji sehr aufgeregt. Er hat auch auf Twitter geschrieben, irgendwie, dass er die Ehre hatte, den jungen Shuichi zu sprechen da irgendwie. Und richtig, er hat ja auch in Film 23 den Täter gesprochen. Yuki Kaiji. Wenn ich mich richtig entsinnere, den Rishi da, der am Ende der Mastermind ist. Ich meine, er war ja auch der Sprecher von dem. Und Rishi Ramanathan. Und das ist natürlich, also, er ist dem Franchise in der Form schon mal verbunden gewesen. Und dass er jetzt eben auch nochmal Shuichi sprechen durfte. Auf Twitter hat er sich jedenfalls sehr freudig darüber geäußert, auch in dieser Form Teil von Detective Conan sein zu können. Und das ist ja sicherlich auch ganz schön. Und auch die Sprecherin von dem jungen Shukichi, die ja dann auch mit Englisch mehr umgehen musste und so, fand ich auch ganz gelungen. Und ich insgesamt hatte Anime diesem Manga-Fall durchaus angemessen umgesetzt. Nur mich stört halt trotzdem irgendwie so 4 Kapitel in 3 Episoden. Ist halt immer so ein bisschen so, es hat so oft, es ist eigentlich 2 Episoden, das passt eigentlich perfekt. Und ihr wollt vielleicht auch nur so ein bisschen die Manga-Umsetzung ein bisschen mehr ausschlachten, dass ihr es dann auf 3 Episoden macht. Aber es ist bisher nicht so schlimm gewesen wie das negativste Beispiel ist ja das Nocturne der Detektive für, wo 5 Kapitel in 4 Episoden umgesetzt wurden. Normalerweise ist ja 5 Kapitel 3 und da aber 5 Kapitel 4 und das war damals echt furchtbar, weil da haben sie es wirklich ausgeschlachtet mit Flashbacks und zusätzlichen Szenen und alles. Dann später, 5 Kapitel in 4 Episoden war dann nicht mehr so schlimm bei dem Polizistinnenmord und so. Aber, ja. Ich fand die Formel, die wir bisher eigentlich mal so hatten, 3 Kapitel, 2 Episoden, 4 Kapitel, 2 Episoden, 5 Kapitel, 3 Episoden und dann 6 bis 7 Kapitel, 4 Episoden, das fand ich eigentlich immer ganz gut. Und dass das jetzt so aufgeweicht wird, damit man vielleicht ein paar mehr Wochen damit füllt, mit den wenigen Manga-Kapiteln, die man umsetzt. Naja. Wenn das nötig ist, damit der Anime weiter funktioniert, dann will ich mich natürlich nicht gegen TMS stellen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das auch immer so schade, dass ich von den Folgen, also von dem, was ich mir effektiv an Inhalt in einer Folge angucke, dass dann so viel Wiederholung ist und teilweise so viel dann einfach nur das Alte nochmal irgendwie in neu oder anders dargestellt. Das stört manchmal, auch wenn es natürlich, wenn man immer den Fern, also das, ne, das ist halt immer noch ein Anime, der im Fernsehen läuft, zumindest in Japan, und da ist natürlich eine Wiederholung schon angebracht, aber manchmal ist es halt schade, weil dadurch kann man die halt so strecken, wenn man dann halt immer noch mal zu Beginn eine Szene hat, die man doppelt hat sozusagen, so die ersten 2, 3 Minuten, und dann und das, was am Ende kommt, ist ja sozusagen auch wieder für die nächste Folge nochmal 2, 3 Minuten, dann braucht man ja gar nicht so viel für den Hauptteil. Und dann geht sowas ja auch. Aber klar, das ist vielleicht der falsche Trend, weil wir wollen ja nicht da enden, dass wir dann solche Sachen auch noch auf 4 Episoden strecken, nur damit wir mehr Manga-Episoden haben. Das wäre halt schade. Also das sollte möglichst nicht passieren. Zumindest nicht auf die Art und Weise, auf die momentan gestreckt wird. Weil dann kommen wir halt wirklich bei One Piece an, wo das Pacing halt so ist inzwischen, dass von einem Kapitel irgendwie nur die Hälfte der Seiten in einer Episode adaptiert werden. Und wir jetzt tatsächlich da angekommen sind, schon, dass die Anzahl der Kanon-Episoden, also dass die Kanon-Episode, die ein Kapitel adaptiert, eine höhere Nummer hat als das Kapitel. Und da wird da teilweise wirklich nur ein Kapitel und der Rest ist halt teilweise Flashbacks und so und so. Also da, in so ein Pacing kommen wir hoffentlich mit Detective Conan nie rein, weil wir so episodisch sind und das mit den Fällen ja auch ganz gut so machen können. Aber ja, also vier Episoden für 4 Kapitel sollte es nicht niemals werden. Also dann hätten wir wirklich ein Problem. Aber wie gesagt, ich hoffe, dazu kommt es nicht. Ja, nur mit einem anderen Konzept. Dass es dann irgendwie neun, also was heißt neun, aber dann irgendwie noch extra Inhalt mit reindrehen. Aber das darf dann halt auch nicht eskalieren. Also so wie es jetzt ist, dass es einfach nur gestreckt wird, das kannst du halt nicht unendlich, ohne dass es doof wird. Und da hoffe ich, dass sie nicht auf diese Idee kommen, dass sie es doof werden lassen. Ein bisschen doof war auch die nächste Episode, 1021, wieder ein einteiliger Filler mal wieder. Das Rondo der schlechten Freunde. Ja. Con und Kuro gehen eine Straße lang. Hochpolizeiautos mal im Park. Gehen wir mal hin. Mordfall. Hallo Inspektor, wir sind auch da. Ah ja, na gut, dann sind sie jetzt wohl Teil dieses Falls, I guess. Sind wir immerhin schnell im Geschehen drin. In einem Park wurde jemand erschlagen, der eine Vergangenheit hat als Unruhestifter, rüpelhafter Bold quasi so mäßig. Und ein Zeuge hat gesehen, wie ein Mann namens Hosaka von diesem ermordeten Mann Mitsumoto, wie der dann mit einem Rohr, womit der vermutlich erschlagen wurde, von dem Park weggegangen ist, zur Tatzeit ungefähr. Dann gehen sie hin zu der Wohnung von dem Hosaka und finden ihn dort erstochen vor. Mit seinem Blut hat er auf den Boden geschrieben, Shida, den Namen von noch einem anderen Kumpel. Die sind nämlich alle befreundet gewesen, beziehungsweise zusammen so schlechte Freunde gewesen, weil sie eben so Unruhestifter waren. Gehen sie hin zu der Wohnung von Shida, die Polizisten, und hören dann ein Röcheln, einen Schrei aus der Wohnung. Da gehen sie ran, sie merken, Shida stirbt gerade an vergifteten Whisky, den er getrunken hat. Und nach einem Check der Security-Kameras in den Komplexen sieht man, dass Mitsumoto derjenige war, der in die Wohnung eingedrungen ist, während Shida beim Supermarkt war. In der Wohnung von Shida finden sie dann auch 3 Taschen mit jeweils 10 Millionen Yen drin und uns wird dann erklärt, dass es vor 3 Tagen einen Raubüberfall in Hokkaido gab, wo 30 Millionen Yen erbeutet wurden. Und somit scheint die Sache ganz schnell klar zu sein. Es war ein Rondo des Verbrechens quasi, ein Rundherum. Denn Mitsumoto wurde von Hosaka erschlagen und der hat seinen Anteil gestohlen. Dann wurde Hosaka von Shida erstochen und hat die beiden Anteile genommen, womit er jetzt alle Anteile hatte. Wollte sich dann einen Siegeswhisky gönnen, den hatte Mitsumoto aber zuvor vergiftet. Und so haben sie sich alle gegenseitig umgebracht, weil sie alle gierig geworden sind und das Geld alle für sich wollten und die Komplizen abmurksen. Doch irgendwie sagen die Charaktere, ist das wirklich alles so passiert? Und das sagen sich auch die Produzenten, weil sie merken, huch, wir haben erst 9 Minuten gefüllt in dieser Folge. Deswegen ist der Rest der Folge, ja, hier das Kind, ja, so ein Kind aus demselben Wohnkomplex bei Shida hat da mal irgend so einen Mann an der Tür rütteln sehen, der eine Maske auf hatte und Sonnenbrille. Da müssen wir noch mehr ermitteln. Und ach, ja, hier, der Shida hat am Ende Nande gesagt, was, warum oder wieso heißt auf Deutsch. Aber die drei hatten früher, als sie zusammen auf der Schule waren, auch einen Lehrer und dessen Spitzname war Nande. Und der ist auch, passt irgendwie, vielleicht war er der maskierte Mann. Und im Prinzip, ja, guck mal, dein Lehrer. Ah, ne, der Lehrer hat ein Alibi. Naja. Und dann nochmal und dann findet Con irgendwie raus. Ja, hier, der Typ, der da an der Tür gerüttelt hat, der hat sich einfach nur im Haus vertan und wollte eigentlich zum Apartmentkomplex, weil die alle gleich aussehen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und der hat dann das Kind da, dem kindlichen Zeugen gesagt, ey, erzähl das niemandem, weil er, nicht weil er ein Verbrecher ist, sondern weil ihm das peinlich war. Und am Ende betäubt Con nochmal Kokoro und sagt, ja, hier, die Lösung vom Anfang war richtig. Wir sind zwar professionell darin, Schlussfolgerungen so aufzustellen, aber es darf auch nicht zu weit gehen. Man darf am Ende nichts, auch nicht überkomplizieren und nicht zu viel nachdenken und dann irgendwelche Unschuldige reinziehen. Ja, und das ist so die Moral von der Geschichte. Und ich saß dann am Ende da und dachte mir so, echt jetzt, das war jetzt die Episode. Wir hatten 9 Minuten irgendwie diesen Rondo-Dings, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben und der Rest wirklich so falsche Fährten nachjagen, um am Ende zu sagen, ah ja, man soll es auch nicht überkomplizieren. Oh. Also, ich meine, erstmal ist das von der Struktur her, finde ich das blöd. Zweitens, die Moral macht am Ende auch keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil, wenn man als Polizist hört, ja, da hat ein Kind übrigens gesehen, dass an der Tür von dem Mordopfer ein Mann mit Atemmaske und Sonnenbrille irgendwie an der Tür gerüttelt hat und versucht da halt reinzukommen, weil ihm niemand aufgemacht hat, dann finde ich es nicht falsch, der Spur zumindest mal nachzugehen. Also, das kann man ja schon mal zumindest gucken, was da irgendwie ist, nicht, dass man vielleicht noch irgendwas anderes da eine Rolle spielt. Das fand ich jetzt nicht überkompliziert gedacht, dass mit dem Lehrer, dass der irgendwie Nande genannt wurde als Spitzname und dass das zufällig dasselbe ist wie das Wort für Visor, was der Täter, was der das letzte Opfer beim Sterben gesagt hat, das schon eher so, aber dass sie diesem Hinweis von einem Zeugen nachgehen, finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt und auch nicht überkompliziert gedacht, sondern einfach Polizeiarbeit eigentlich, dass man sowas überprüft. Aber dass man wirklich über die Hälfte der Episode auf diese falschen Fährten verwendet, nur um zu sagen, ja, man sollte auch nicht zu vielen falschen Fährten nachjagen am Ende. Also, ich glaube, das sollte halt wohl irgendwie so Ironie sein und vielleicht auch so ein bisschen selbstzwinkernd für die Serie, weil ja hier auch viel mit so Deduktionen und so gearbeitet wird. Und denkt man nicht vielleicht auch manchmal zu kompliziert. Aber tatsächlich in diesem Fall fand ich gar nicht, dass es zu kompliziert gedacht wurde. Und dann sollte man auch nicht irgendwie die große Moral der Geschichte darauf aufbauen. Was? Nee, also ich fand, das hat überhaupt nicht gezündet, was sie da irgendwie versucht haben. Und dann irgendwie da. Ja, es hat sich angefühlt, wie so, sie haben sich diesen Plot ausgedacht und gemerkt, das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Und da sind wir auch nicht mal bei der Hälfte der Laufzeit. Ja, da batschen wir noch so ein bisschen was ran. Also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich bin dabei 1 von 5. Das kann ich, um ehrlich zu sein, nachvollziehen, allein von dem, was du beschrieben hast. Ich frage mich halt, ob sie es hätten schlauer aufziehen können, indem sie versuchen hätten können, einen simpleren Fall zu nehmen. Ich meine, wenn sie sagen, man sollte nicht zu kompliziert denken, ich meine, der Fall ist ja dann schon in Indizien relativ schnell klar, aber in sich ja doch schon relativ komplex. Man hat ja im Endeffekt keine Aussage, ne? Und man hat auch keinen Täter mehr. Ja, quasi auch schon fast keine Anklage mehr, vielleicht. Aber das ist irgendwie alles so nichtig. Schon wieder. Und dann ist die Hälfte der Folge scheinbar einfach nur langweilig. War der letzte Teil war wahrscheinlich einfach nur langweilig, oder? Auch wieder. Ja, weil es ist dann, Con findet dann den Mann und dann irgendwie, ach ja, er hat sich im Haus geirrt, haha. Und die Sonnenbrille trägt er, weil er sich letztens beim Haare schneiden versehentlich eine Augenbraue wegrasiert hat und deswegen trägt er die Sonnenbrille, damit man das nicht sieht. Und deswegen habe ich da, und dem Kind habe ich irgendwie gesagt, erzähl hier niemals davon, weil mir das peinlich war. Huh. Ja, denk mal lieber nicht zu viel nach als Detektive. Das ist ja vollkommener Beziehungsweise Käse. überkompliziert das nicht. Ja. Also wirklich. Ich meine, an so vielen Stellen bei Detective Conan wird explizit darauf hingewiesen, dass man um an die Wahrheit zu kommen, alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen haben muss. Und das ist ja genau dieser Prozess. Man hinterfragt die Lösung, die man hat, kritisch, ob sie wirklich die einzig richtige Erklärung dafür ist. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von Polizeiarbeit, von in dem Sinne dann auch Detektivarbeit und an so vielen Stellen, weil es halt um was Wichtiges geht. Dafür geht es um eine Anklage. Und es geht um Schuld. Also da dann nicht kritisch zu sein und Sachen nicht zu überdenken, ist eigentlich Käse. Ich verstehe im Zusammenhang von Detektiv Conan diese Idee der Moral überhaupt nicht. Da hast du vollkommen recht, dass das ein bisschen komisch ist. Naja, gesehen habe ich sie nicht, aber ich glaube, ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich sie mir offensichtlich nicht zwingend angucken muss. Diese Episode werden wir auf jeden Fall nochmal besprechen, wenn es dann am Ende des Jahres um die schlechtesten Fälle des Jahres geht, im Jahresrückblick. Weil da gehört die Episode für mich definitiv rein. Hoffentlich wird das mit der nächsten Episode besser, die jetzt schon gelaufen ist, wenn ihr den Podcast am Sonntag hört. Episode 1022, das verfluchte Museum mit Sonoko und Ran und Conan. In einem Museum wurde jemand von einer Anubis-Statue erschlagen. Worauf davon jemand vom Museum war, oh, es war der Fluch des Anubis, der ihn gerichtet hat und für schuldig befunden hat und deswegen ist er jetzt tot. Aber wir als Conan-Fans wissen, da steckt wahrscheinlich ein weltlicher Täter dahinter. Naja, hoffentlich ist die Episode ein bisschen besser. Was so danach kommt, wissen wir jetzt noch nicht genau. Ihr wisst es jetzt vielleicht schon, wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Wiki guckt oder auf unseren Kalender auf connews.org. Ja, mal schauen, wann die nächsten Manga-Folgen kommen, weiß man dann dementsprechend auch leider noch nicht. Und damit sind wir schon wieder am Ende eines weiteren Conncast News Podcast angelangt. Auch wenn jetzt die Anime-Episoden am Schluss so ein bisschen so la waren, hatten wir mit den Anime-Ankündigungen von Zero Sea Time und Hanin Hanzawa-san und auch mit der Complete Colorworks im Bereich Manga und der Einstellung von Anime und Demand in diesem News Podcast zahlreiche hammermäßige oder sehr spannende News zum Besprechen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns wieder mal zuzuhören. Ich bedanke mich für alle, die bisher zu dieser Stelle durchgehört haben. Hallo Leute. Wenn ihr uns noch weiter verfolgen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Hier auf connews.org, wie gesagt, alle aktuellen Infos rund um Detektiv Conan, conwiki.org. Haben wir ein sehr tolles Fan-Wiki rund um alle Aspekte von der Serie Detektiv Conan und Magic Kaito und Gosho Aoyama aufgebaut, an dem auch ihr euch beteiligen könnt. Es ist natürlich wie immer ein Mitmach-Wiki. Auf conforum.org könnt ihr euch in einer forummäßigen Diskussion rund um Detektiv Conan beteiligen. Wenn ihr eher chatten wollt, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen, connews.org/discord. Da gibt es den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, wenn es mal wieder gerade nicht down ist. Genauso wie instagram.com/connews, wie gesagt, wenn Mark Zuckerberg nicht mal gerade irgendwie wieder ein falsches Update auf den Server zieht. youtube.com/connews. Unterstützen geht über Käufe über unseren Amazon-Ref-Link, über Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Abo boostet. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss und ich hoffe, ihr seid immer noch in eure warme Decke geknuddelt und habt noch einen schönen restlichen Tag.